Eine Sache vorneweg, bei allen Filmen, die wir heute besprechen, reden wir natürlich nur über die offiziell lizenzierte deutsche FSK 16-Fassung und über keine andere. Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Simon und Daniel zum zweiten Teil des großen John Carpenter Plauschangriffs willkommen. Nachdem wir uns beim letzten Mal so sehr verquatscht haben, dass wir nach 2,5 Stunden erst bei Starman und damit im Jahre 1984 in Carpenters Werdegang angekommen sind, steigen wir hier gleich in die Vollen mit einem weiteren Filmklassiker. Deshalb ohne Umschweife, viel Spaß! 2 Jahre später, nach 84, 86, ist er dann Carpenter zu seiner dritten Arbeit zurückgekehrt mit Kurt Russell. Und oh Mann, wie ich diesen Film liebe. Ja. Der Budi wäre jetzt gerne hier. Die beiden Budi-Männer lieben diesen Film. Natürlich, ich hatte den nicht gesehen. Sie haben ihn mir so... Du hattest ihn nicht gesehen? Ich hatte ihn, ich weiß auch nicht, warum mir manche Filme fehlen. Simon, du bist in einer traurigen Welt aufgewachsen als Jugendlicher, du nicht Big Trouble in Little China gesehen hast. Du kanntest Jack Burton nicht. Du hast nicht gesehen, wie ultra heiß Kim Cattrall gewesen ist, bevor sie in der alte Schabracke geworden ist bei Sex in the City. Ich habe wirklich gemerkt, auch wie die davon schwärmen, dass diese mir da wirklich was Augen, entgangen ist. Diese grünen Augen. Hat mein Vater nie ausgeliehen. Was soll ich sagen? Ja. Ich hing an der Nadel meines Vaters. Wann hast du ihn gesehen? Also Moment, jetzt muss ich zurück. Ich würde sagen 3 Jahre, weil der Budi hat immer davon erzählt, der Ian. Ja, ihr guckt euch jetzt echt komisch an. Was soll ich denn sagen? Ich gucke nicht, ich überlege gerade nur, wann ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ja, wann kam der denn raus? 86 kam er raus. Ein paar Jahre später war es bei mir, aber dann immer wieder mal. Nee, ich glaube, ich habe ihn dann gesehen, als er in die Videotheken kam, weil Big Trouble in Little China ist einer dieser typischen Filme. Du guckst dir das Cover an und du weißt, dieser Film ist gut. Der beste Film aller Zeiten. Es kann nicht anders sein. Das sind so Dakota Harris, Planet der Affen, Big Trouble in Little China. Da siehst du die Cover und du weißt, geil. Das ist genau das, wo viel immer Action drauf passiert. Mad Mission zum Beispiel. Mad Mission ist super. Du weißt, du siehst schon das Cover, du siehst Autos, du siehst Boote, du siehst, keine Ahnung, Waffen. Kleine ferngesteuerte Explosionsautos. Der einzige Mann, der an Tomatensuppe ertrunken ist. Übrigens, da bin ich auch immer noch dafür, da müssen wir Wolf aber dazu holen, Audioflick Mad Mission 2 oder 3. Dann müssen wir die aber auch mal gucken. Genau. Ja, also ich hab die auch. Ja, ich hab die auch hier. Also Mad Mission, es geht nicht besser. Ich habe alle Mad Mission DVDs für 2 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Großartig. Alle in einer Box. Gibt es eigentlich jetzt eine 5er-Box? Gibt es leider nicht bisher. Also ich hab nur die 4er Box dort. Bevor wir uns in Mad Mission aber dort ergeben. Also, Simon, Daniel, wer ist Jack Burton? Ein Truckerfahrer, der... Ein Trucker, der durch die Lande reist, immer on the road, immer ein ja, immer irgendeine kleine Predigt am Mikrofon ein am Start. Auf den Lippen immer. Ja, und der quasi, was macht er? Er will einem Kumpel helfen, einem asiatischen Kumpel, irgendwie seine Freundin vom Flughafen abholen. Und genau in dem Moment, als das irgendwie passiert, tauchen finstere, üble Schergen auf mit riesen Hüten und jede Menge Blitzen, die um sie rumzucken und entführen diese arme Frau, ja, die sich als Werkzeug zur Reinkarnation eines üblen chinesischen Dämons oder Herrschers oder keine Ahnung. Beziehungsweise er ist irgendwie, Chef von irgendeiner Firma und will halt quasi mit dem Mädel irgendwie seine geistigen Kräfte in andere Sphären bringen. Im Grunde ein Gerichtsdrama. Ja, es hat viel von allem. Also klassische Dramaschule, würde ich sagen. Ja. Es ist ein unheimlich vollgestopfter Film. Ja, es ist das alles ist drin. Das ist was mir wirklich jetzt, weil ich es ja auch mit erwachsenem Auge gesehen habe, sofort aufgefallen ist, dass der hätte mir damals wahnsinnig gut gefallen. Also der hat mir auch trotzdem gut gefallen, aber man sieht ihn halt nicht mehr als Kind. Das kann man leider... Leider. Jetzt. Kann man nicht nachholen. Also ich meinte jetzt... Ja, also jeder wenn hat man die Erinnerung hat, ist es wiederum was anderes, finde ich. Goonies kann ich auch heute noch gucken und mich fühlen, weiß noch, wann ich den geguckt habe, wie ich mich dabei... Deswegen kann ich heute Big Trouble in Little China immer noch gucken und denke mir zwar, Mann, sah da scheiße aus. Aber ich habe trotzdem Spaß, ja. Beziehungsweise es ist trotzdem immer noch irgendwie... Wurde es damals gemacht? Warum wird es heute nicht mehr so gemacht? Das ist für mich echt wirklich eine Schiene. Goonies packt damit rein, diese Mid-80er Gremlins. Monster Busters, Gremlins. Den halt irgendwie, diese Parallelwelt, ich finde es so großartig. Labyrinth zum Beispiel kannst du vielleicht auch noch mit reinpacken. Ich fand so geil, diese Parallelwelt einfach, die sie da geschaffen haben in Chinatown. Ja. Ja. Hat garantiert der ganzen, dem mystischen so ein bisschen was hinzugefügt. Ja. Also der Legende um Chinatown. Also ich weiß nicht, ob es eine gibt. Ich denke, es gibt ganz viele Geschichten über Chinatown. Dieses mystische Element, was durch diese Geschichte mit der Wiedererstehung dann dort mit reingekommen ist. Die Elemente, die ich als Kind immer, ich war super Riesenfan von Bruce Lee und Jackie Chan. Damals hat mir alles reingezogen, was in der von gegeben hat, und da mal einen Hollywood-Film quasi zu haben, wo auch sowas mit wirklich verwurstet wurde, ne? Dass die dann alles so Karate-Action-Experten oder dann teilweise sind, und aber Jack Burton eben das nicht ist. Also so wirklich gar nicht ist. Aber ey, er hatte diese geile Knarre auf dem Cover drauf, ja, und die hat er dann wirklich später auch nochmal gehabt, ja. Also die ganze Zeit im Film benutzt und so. Das war cool. Das war genau das. Der Film hat das gehalten, was dieses Cover versprochen hat. Kurt Russell hat so eine geile Knarre in der Hand, ja, und mit der ballert er rum. Super. Mehr brauchst du doch nicht. Ja, und dann hast du noch diese geilen hier mit ihren Korbhelmen irgendwie, diese komischen, was weiß ich, Leibwächter, Bronzeritter, keine was, die Elementgötter oder was es auch waren, ja. Die dann da irgendwie rumfuchteln. Super cool. Da muss ich kurz zu sagen, bevor du weitergehst, ich habe, das ist jetzt lustig, nur für die Leute, die das Spiel gespielt haben, True Crime. Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast es vorher gespielt? Ja, wie bizarr das alles ist. Ich habe quasi dieses Spiel gespielt und war total begeistert, wie absurd es wird, ja. Und hatte nicht die geringste Ahnung, dass es eine dreiste Kopie einfach nur ist von Big Trouble in Little China. Das ist sehr lustig. Ja, du bist zwar da, bist du ein Cop oder so, aber es ist im Grunde genauso dumm. Es ist eine Police-Story, die irgendwann so zu so einem China... Asia, ja, und dann also ein Drache noch, der dich dann bekämpft. Total absurd. Du denkst zu Beginn, es ist eine GTA 3 Kopie, eben genau. Open World, so fängt's auch herumfahren an, und alles, aber du merkst schon eben, oh, ist doch schon ein bisschen anders, und hast auf einmal Shootout-Levels und diese Sache mit dem Drachen, wo du quasi so ein Baller-Level hast und ein fliegender ätherischer Drache auf einer Lava-Insel um dich herum, und der Showdown auf dem Flughafen mit dem alternden Karate-Chinesen, ja, der dann wegfliegen will, wahrscheinlich zu seiner diplomatischen Immunität. Oder sonst, aber du holst ihn kurz vorher noch raus und ihr kämpft auf dem Rollfeld, während da alles kaputt geht drumherum. Das ist sehr übertrieben, ja. Aber übertrieben Zitate, aber sehr inspiriert. Sehr schade, dass es in dem anderen Teil gefehlt hat. Ja, da gab es nur New York Gangster. Und der dritte wurde ja gerade kurz gecancelt, ist aber jetzt wieder gerettet von Square Enix und kommt demnächst bald. Wenn da ein bisschen mehr Ansätze... Oh, nach dem, was sie mit Tomb Raider gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus so werden... Also diese überzogene, jetzt ob egal in dem Spiel oder in dem Film, dieses komplett überzogene, wenn das einfach konsequent auf gutem Niveau durchgezogen wird, ist das einfach ein Genuss, und der fehlt in letzter Zeit, finde ich, im Kino einfach schon sehr. Selbst die Independent-Sachen sind dann eher trotzdem ernst oder cool, aber nicht so, oder? Ja, also sie nehmen sich immer alle zu cool oder zu ernst, ja. Und das macht dieser Film zum Beispiel halt auch überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also wenn er sich ernst nicht nimmt, dann ist es nicht ernst. Was ich sehr schade finde, so sehr wir hier in der Runde und auch sehr viele aus unserer Art von Mensch dann sich dem Film so gegenüber fühlt. In der Öffentlichkeit war der Film damals nicht wirklich ein großer Erfolg gewesen. Ich glaube, er war ein Flop, oder? Er war ein ziemlicher Flop. Der Film hat gekostet 25 Millionen und hat in Amerika knapp 10 Millionen eingespielt. Oh. Die Produktion wurde gegen Ende hin sehr, sehr stark forciert vom Studio, um quasi noch vor einen leicht ähnlich gelagerten Film released zu werden. Das war hier Die Jagd nach dem goldenen Kind von Eddie Murphy. Gefiel mir damals, finde ich, ich habe den damals gerne geguckt. Das ich hab so. Ihn geliebt, weil die Sprüche waren halt einfach nur der Knaller. Ja, ja, also ich habe ihn x-fach geguckt und so weiter. Aber natürlich, Eddie Murphy war dort ganz auf der Höhe des Spiels, ne? Beverly Hills Cop, einer seiner besten nur Filme 48 Stunden. Und jetzt ich will den Dolch haben. Also, nur ein Deutsche, Mann, dessen Herz rein ist, kann den Aschanti Dolch holen. Und nur ein Mann, dessen Arsch schmal ist, kann diese Treppe runter. Und weil mir ein solcher Arsch gegeben ist, werde ich diesen Dolch holen. Ja. Ey, und Schatz. Lustigerweise, und jetzt kommt's, hat Carpenter die Möglichkeit gehabt, Regie zu führen bei Suche nach dem goldenen Kind, und hat abgesagt. Ey, und das ist, wie das zusammenkommt. Eigentlich hätte er beide machen können. Ja, problemlos. Also, so ist es ja immer so, als würde er dann sagen, oh shit, jetzt habe ich irgendwie was verpeilt. Jetzt mache ich mal eine eigene Version davon irgendwie so, weißt du? Also, Aber cool, ich meine, ja. Aber wie geil, wir schweifen gar nicht ab und können trotzdem, nee, noch, die, trotzdem noch die Sprüche von, oh, wann kommt der Eddie Murphy Cast eigentlich mit allen Sprüchen, die da drin sind? Ja, aber gut, die wurden ja spätestens bei Bumerang wurden die ja dann eher. Ja, da hören wir ja auch auf. Da hören wir dann auch. Ja. Wir fangen an bei Raw und hören auf bei, mehr, nicht mal Beverly Hills Cop 3 und Metro. Naja, müssen wir auch Vampire in Brooklyn dann. Bei Delirious müssen wir anfangen. Bei Delirious, okay, ja, das war vorher noch. Das war vorher, ja, okay, da kennst du dich vielleicht besser aus, ja. Big Trouble in Little China, die Produktion wurde angeheizt vom Studio, sodass John Carpenter nicht ganz mit dem Endergebnis zufrieden gewesen ist. Sure. Und was ich hier auch noch gerade lese, das wusste ich nicht, ursprünglich war die Geschichte von Big Trouble in Little China als Western angedacht, der in den 1880ern spielt und wurde letzten Endes modernisiert. Hätte auch als Western, glaube ich, gut reingepasst. Ich finde diese moderne Ausrichtung, die der Film dann aber gehabt hat, mit dem Mystischen, was zusammengemixt wurde. Und ich sehe, wenn ich den Film sehe, auch jetzt keinen Film, der Produktionstroubles oder sowas dann gehabt hat oder irgendwas, was nicht ganz so geworden ist, wie es geworden ist. John Carpenter war aber infolgedessen der Produktion des Films ein bisschen desillusioniert von Hollywood. So ein bisschen, jetzt habe ich mal wieder die Faxen dicke. Ja, na gut. Mal wieder, ich glaube, er hat die wieder. Phase immer wieder mal. Ja, das gehört aber vielleicht zu einem guten Regisseur auch dazu, wenn er dann zufrieden ist, wenn er dann satt ist, ja, dann geht er 20 Jahre später hin und packt digitale Wampas in seine Filme rein. Ne? Also als Regisseur musst du hungrig sein, nie zufrieden. George Lucas sollte eine eigene Kategorie als Regisseur kriegen, weil der einfach was ganz Eigenes ist. So, der ist George Lucas. George ist wie Helge Schneider in Schlimm. George Lucas ist der beste Troll aller Zeiten. Ja, also die ganze Zeit Trollface. Nein, ich gebe euch nichts. Ja, so, wirklich eigentlich, wir fangen damit jetzt nicht an, aber was er uns seitdem schon für Filme hätte geben können und er macht nix. Das ist nur Kacke. Entschuldigung. Ich will mich darüber ausschweigen. Ja. Nein. Bevor ich nochmal gucke, welcher der nächste Film ist, den er gemacht hat, wer hat alles die DVD-Box gekauft, die Blu-ray-Box von Star Wars? Ich habe nämlich gesagt, nee, kaufe ich nicht. Ich hab sie. Du hast aber auch Gutscheine gehabt. Ja, ne? Ich habe einen Gutschein gehabt. Also ich muss sagen, ja, ich hatte auch nicht in der DVD gehabt. 86, Big Trouble in Little China. John Carpenter ein bisschen desillusioniert, hat im Jahr darauf dann ist wieder zu einem Fach zurückgekehrt, was ihm ein bisschen, ja, wo er dann schon mal Erfolg drin gehabt hat. Das war Der Fürst der Dunkelheit, Prince of Darkness. Ah, super. Prince of Darkness, ein, finde ich, sehr, also großartiger Film. Ja. Den habe ich damals, das ist einer der Filme, die ich damals verpasst habe, den habe ich vor 4-5 Jährchen dann das erste Mal geschaut, aber ich finde, ich fand den dann auch immer noch gut. Das war ein Film, der, glaube ich, die typischen Carpenter-Tugenden dann auch gut wiedergespiegelt hat. Stimmung setzen, Übernatürliches und richtig abgefuckte Szenen, die dann mit dabei gewesen sind. Grundkonzept von dem Film, Daniel? Oh Gott, ich glaube, in der Kirche wird irgendwie so eine Substanz gefunden, die versucht wird, wissenschaftlich wie religiös zu ergründen. Und eine Gruppe von Forschern oder sag ich mal, auch Parapsychologen, soweit ich es mitkriege, die nisten sich dann in dieser Kirche ein. Und rundherum diese Masse und alles und um diese Kirche geschehen dann halt immer merkwürdige Vorkommnisse, unter anderem das Penner zu einem Haufen von, ja, zu so seelenlosen Puppen irgendwie dann sich verwandeln und diese Leute dann angreifen auch und genau diese Masse. Käfer gibt's dann, glaube ich, auch noch, die dann irgendwie in Massen auftreten und aggressiv sind oder so, glaube ich. Diese Masse, die dort gefunden wurde natürlich in einem sehr übernatürlichen Kontext gesetzt, hatte aber durch die Verbindung eben Kirche, Religiosität, hatte auch dann Anleihen eben der christlichen Religion dort gehabt, ne? Du hattest da teilweise eben Sachen, die dann erinnert haben an die sieben Plagen, wie die Käfer, die dort passieren, die Penner, die draußen sich dann quasi in so eine fast schon untoten Zombie-Armee verwandelt haben. Pest, glaube ich, war es dann gewesen und sind dann in die Käfer dann dort rausgebrochen. Gespielt? Mit Alice Cooper. Alice Cooper hat ihn gespielt. Chefpenner. Ja, ich bin großer Fan von Alice Cooper. Hat mich sehr gefreut, ihn dort zu sehen. War auch eine gute Rolle für ihn, ne? Also, seine bekannteste Rolle nach Wir sind unwürdig. Also, er macht hier doch einen Bike-Trick, lese ich gerade. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen gucke ich gerade so nach lustigen Geschichten, die ich einwerfen kann. Ja, wer macht den Bike-Trick? Ja, er macht wohl irgendwas mit einem Fahrrad in diesem Film. Alice Cooper, ich weiß es nicht. Macht was mit dem Fahrrad. Ich zeige dir eigentlich Alice Cooper. Nein, aber den Film kenne ich. Deswegen weiß ich nicht, auf welche tolle Bike-Szene. Und das war sein persönliches Bike. Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Wie gut, dass ich hier bin. Also der Film hat auch in Sachen Atmosphäre nochmal ein paar richtig dicke Dinge rausgehauen. Ja, das, also da gibt es so eine Art Videoband, was sie sich hier immer angucken. Das ist der Anfang und das Ende des Films, glaube ich, das Videoband. Auf jeden Fall das Ende. Ich glaube, der Anfang ist es auch, das Videoband, wo du irgendetwas siehst, wo du wie diese schlechten Aufnahmen von irgendwas, oh, wir haben irgendwas auf Videoband festgehalten, verwackelt und so weiter. Aber es hat echt, selbst wo ich es vor 4-5 Jahren gesehen habe, schon gereicht, dass ich fand das echt creepy, echt gruselig. Also es ist quasi so der Vorläufer so des Lynch-esken und vielleicht auch noch Event Horizon oder so, ja. Also auch einer den werde ich mir offensichtlich angucken müssen. Fürst der Dunkelheit? Fürst der Dunkelheit? Ja, also ich finde das Ende, ich meine, klar, wir sprechen jetzt von jemandem, der hat das, wie gesagt, ja alles mit initiiert und auf den Weg gebracht und so weiter. All das, was Carpenter ja zum Beispiel auch mit Halloween gemacht hat, ist ja mittlerweile echt schon zum Klischee. Mhm. Wirklich, muss es leider sagen, fast verkommen. Ja. Und bei Fürsten der Dunkelheit, da zeichnet sich man, da war es zu einem Zeitpunkt, wo schon vieles irgendwie Gleichwertiges existiert hatte. Da waren auch dann Romero, Argento und die ganzen anderen Italiener in Spanien, die waren ja natürlich alle auch schon irgendwie auf den Zug aufgesprungen, haben mehr oder weniger Brauchbares und Gleichwertiges oder Plagiate zuhauf irgendwie abgeliefert. Und da ist klar, dass dann so ein Fürsten der Dunkelheit schon so, sag ich mal, die ersten Anzeichen von, ach, das ist ja wie da und da. Ja, also gerade wenn man so Filme dann gesehen hat wie Das Böse, zum Beispiel, oder dann konnte man jetzt schon irgendwie sagen, ja. Aber das fällt bei dem nicht so stark. Nee, das will ich gar nicht irgendwie in die Richtung drängen. Genau, finde ich nicht. Es ist nicht der originellste Film, den Carpenter abgeliefert war aber etwas, was ich meinte, desillusioniert von Hollywood, hat sich eben wieder einem Genre zugewandt, wo er sich wohlfühlt und hat diesen Film auch relativ günstig produziert. Ich glaube, $3 Millionen verglichen mit den 25, 26, die Big Trouble in Little China kostet, hat dafür aber auch einen ordentlichen Profit damit gemacht, dass er wieder quasi auf gutem Level dann dort stand. Trotz der vielleicht nicht allzu großen Innovation, die im Film einhergegangen ist, wie du gesagt hast, Daniel, ich finde den stimmungsvoll, sehr stimmungsvoll. Also die Stimmung ist echt super. Und die religiösen Untertöne, die mit reingegangen sind, ich finde den auch sehr, also wenn sich alles in Richtung Finale hinzuspitzt, der hat mich echt mitgenommen, der Film. Ne, da musste ich richtig einlassen auf solche Filme. Und ich finde so der Spannungsbogen, der dort hingebaut wurde, er hat mich nicht kalt gelassen. Ja, nee. Ja, und dann mit der letzten Szene, die ich nicht spoilen will, aber ist schon so eine coole Rückführung auf das, was wir dann zu Beginn einmal gesehen haben und was du dann einmal dort am Ende hast mit Dimensionen, Höllendimensionen, das und dies und jenes und alles, was dann dort da passiert. Würde ich heute auch noch empfehlen als wirklich einer der Filme, den wenige Leute von John Carpenter gesehen haben. Also ich auch nicht. Sagt mir gar nichts. Ich lese hier nur gerade, das ist der John Carpenter hat was, das er seine Apokalypse-Trilogie nennt. Genau, das war der erste, das ist der, oder? Nee, der zweite. Der erste ist Das Ding aus einer anderen Welt. Ding? Und der dritte ist dann Die Mächte des Wahnsinns. Gut. Den ich aber auch nicht kenne. Nee, da kommen wir, glaube ich, der war 91, wenn ich mich nicht erinnere. Das dauert noch, oder? Verdammt nochmal, dieser Kerl viele Filme gemacht, jetzt mal im Ernst. Das ist ein bewegtes Leben. Ja. Ja, finde ich gut, wenn einer auch viele Filme macht, nicht nur fünf. Ja, man sieht, selbst bei dem Punkt, wo wir jetzt angelangt sind, deshalb war es mir auch ein Anliegen, da eben einen Podcast in der Richtung dort zu machen. Das ist ein Regisseur, der sehr viel Variables gemacht hat, aber immer Elemente hat, die dann wiederkehren und dass die Elemente, die Qualität dann dort ausmachen. Ne? Ob es eine Actionkomödie mit übernatürlichen Sachen ist, ob es ein Horrorfilm ist, ob es eine leichte mit so ein Fantasy-Film ist wie Starman und so weiter. Das ist schon was fast nur John Carpenter hat, so eine Filmografie. Ne? Und auch vor allem eben aus der Ära, wo ich dann eben sehr, sehr viele Filme geguckt habe und die mich dann geprägt haben. Ja. Ja, oder würde jemand einfallen aus den 80er, 70er, 80er, 90ern, der einen vergleichbaren Output an Art von Filmen wie John Carpenter gehabt hat? Ist James Cameron? Hat er aber so viele Filme gemacht? Ich meine, er hat mit B-Film Horror angefangen, hat dann einen krassen Science-Fiction-Film gemacht. Dann hat er auch einen Agentenfilm gemacht, einen Actionfilm gemacht, also so ein True Lies. Ja. Ja, aber es ist der einzige, der kein Science-Fiction-Film gewesen ist, oder? Ja. Also, ja, mein James Cameron ist Piranha schon guter, 2, aber Aliens, Terminator. The Abyss. Der ist ein bisschen in die Richtung, okay. Ja, stimmt. Terminator 2. Es sind trotzdem unterschiedliche Spielarten auch. Titanic. Avatar. Ja, ist ja gut. Er hat Avatar, er hat Titanic gemacht. Er ist sehr Science-Fiction geprägt, ja. Ja, ich pflichte dir bei, einfach so, John Carpenter hat von der Masse einfach nicht jetzt in Richtung Erfolg, da kannst du mit Cameron natürlich nicht mithalten, aber in der Masse finde ich auch. Eben, wie gesagt, das ist ein Anliegen von, wir sind auch erst, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo so die Klassiker ein bisschen immer weniger und weniger werden. Vor allen Dingen, ganz kurz, es ist ja auch, das sind ja ganz andere, also wenn ich da James Cameron nehme für Alien, bla, die nehmen sich da richtig Zeit und Geld und arbeiten da lange dran. Wenn wir hier, der letzte Film, Fürsten der Dunkelheit, hat 30 Tage, haben die gedreht. Das ist natürlich auch echt wenig eigentlich, ja. Und ich glaube, der hat einfach viel mehr, den hat schon das nächste Projekt getrieben, das nächste. Ja. Wie zum Beispiel das nächste? Das nächste Projekt, nachdem er sich quasi wieder dann sozusagen ein bisschen Confidence dann geholt hat, ein bisschen Selbstbewusstsein mit Die Fürsten Dunkelheit, hat er einen Film gemacht, wo ich auch sagen würde, ich finde den so gut. Ja, also und ich bin Wrestling-Fan, so ich kann nicht anders. Ich würde, der beste Film mit einem Wrestler in der Hauptrolle. Ich würde vielleicht sagen, dass es mein Lieblingskarte ist. Ist es denn, kann ich beipflichten, wenn, also ich würde dir nicht sagen, wie kannst du den denn bloß als deinen besten ansehen? Ich finde ihn einfach, ich finde diese Idee, ich finde die so geil. Ja, ich habe auch mehrere. Also ich finde das Ding, finde ich nach wie vor auch geil. Ich finde auch Christine und Big Trouble auch geil. Aber er hat halt Roddy Piper. Welcher ist es denn? Nenn ihn. Wir haben den Namen noch gar nicht genannt. Sie leben. Ach, du meinst sie leben. Ach, natürlich. Natürlich, aus dem Jahre 1988, Sie leben, They Live mit Roddy Piper, einem der größten Wrestling-Bösewichte der 80er Jahre. Ich höre jetzt zum ersten Mal, dass der Wrestler war. Alter, komm. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich bin der Wrestling-Welt nun mal nicht so in, da kenne ich mich nicht so aus. Ich fand es eben dann doppelt spannend. Roddy Piper war einer, der als Wrestler meist eher den Bösewicht gespielt hat, aber ist einer der besten Talker, einer der besten Redner sozusagen am Mikrofon dann gewesen. Der hatte immer wirklich ein paar gute Sprüche auf den Lippen und das merkst also du, glaube ich. Mehr Entertainer als Wrestler. Ja, Wrestling konnte er gut, aber Entertainer war er auf jeden Fall umso mehr. Also er hat WrestleMania 1 im Ring im Main Event gestanden. Das ist einer, der dann, das sind Urzeiten her. Ja? Aber ich kann sagen, wenn du bei WrestleMania 1 was hatten wir letztes Jahr? 25? Dieses Jahr? 27, oder? Ich glaube, nächstes Jahr kommt die 28. Lebt er noch oder hat er eine Reality-Show? Nee, er lebt noch. Er hatte kürzlich eine Krebserkrankung. Ja, das wusste ich ja nicht. Also, in dem Film Roddy Piper, und der hat danach wirklich jede Menge Scheißfilme gedreht, ja. Aber einen guten... Ich glaube, komisch. Ich habe danach nie wieder einen Film mit Roddy Piper gesehen. Ich dachte, du warst Videothekenkind oder so. Der hat so viele Scheißfilme danach in der Videothek. Ja, aber es gibt auch noch so viele andere Scheißfilme daneben, die ich dann halt gesehen habe. Ja, also sagen wir mal, du musst schon richtig dann suchen, damit du die Scheiße dann dort findest. Ich weiß es halt nur nicht, Ich kenne keinen Film von Roddy Piper. Ich kann dir jetzt auch keinen Namen nennen. Ich kann nur sagen, ich habe mal einen gesehen, wo er einen Priester in einer Endzeitapokalypse gespielt hat. Das andere, dann war er auf Alcatraz und hat dort einen Gefangenen gespielt, der entführt wurde. Komische B-Movie-Scheiße. Nicht gut. Hat nicht viel damit zu tun, aber oder der Qualitäten von Sie leben. Ich würde sagen, aber bevor wir dann darauf einsteigen, lass doch mal eine kleine Pause machen einfach. Ja? Aber wir sind doch fast am Ende. Wir sind fast an der Wege. Nee, sind wir nicht. Wir machen 5 Minuten Pause und kommen dann gleich wieder nach diesen Messages. After the Messages. Schrapnell präsentiert Babette, die Beauty-Puppe zum selber operieren. Oh Babette, oh Babette, dein Busen ist zu klein. Komm, wir operieren dir schnell Silikonpölsterchen rein. Es ist nur ein kleiner Schnitt und es tut auch gar nicht weh. Du wirst sehen im Handumdrehen, hast du riesen Hüpsi. Und was seh ich denn da? Fett im Schenkel und im Bauch. Das entfernen wir schnell mit dem Fettabsaugungsschlauch. Deine Nase, die ist krumm, aber nicht mehr lang, mein Kind. Denn mit meinem Skalpell schnitz ich dir ne gerade hin. Und die Fältchen im Gesicht, ja, die bügle ich dir raus. Wenn ich mit dir fertig bin, siehst du wie ne Mumie aus. Du hast Narben überall, Blutergüsse noch dazu. Doch das ist mir egal, wenn ich groß bin, möchte ich aussehen so wie du. Babette, die Beauty-Puppe für Mädchen, die wissen wollen, was mit 16 auf sie zukommt. Damit wären wir zurück von unserer kleinen gediegenen Pause. Wir waren gerade angehalten, Daniel, bei deinem absoluten Leak-Filmfilm von John Carpenter. Ja, doch, wenn ich jetzt einen, benennen muss, ja, ich glaube, das ist Sie leben. Ja, der ist so rund, der ist so stimmig, der passt alles. Also, Roddy Piper in der Hauptrolle, worum geht's? Hm. Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss ihm gerade die Kehle befeuchten. Nee, das ist Authentizität, ja? Hier sind wir noch richtige Menschen, die reden. Roddy Piper ist ein Arbeitslosen. Er ist ein arbeitsloser Landstreicher. Okay, ja, aber welche kann, genau, aber welche Rolle spielt er? Ja, es gibt doch auch diese Zeitarbeiter, die da von Farm zu Farm gehen, ja, und so weiter. Mhm. Die werden ja immer angestellt irgendwie. Mhm. Und ja, sowas in der Art ist Roddy Piper von mir aus dann auch. Der in irgendeiner Großstadt, sie ist, glaube ich, gar nicht näher benannt, ne? Sie ist, glaube ich, nicht benannt, nee, es ist einfach eine Metropole, ja. So Metropolis kann man sagen. Der in einer Metropole, in der dann scheinbar doch ein sehr großes Arm-Reich-Gefälle herrscht, versucht, einen Job zu finden und dabei irgendwie auf eine Art, ja, wie soll man sagen, auf dem Bau? Er landet beim Bau, lernt da über den Bau quasi einen Typ kennen, der ähnlich wie er kaum Kohle hat. Und in so einer Art obdachlosen Lager untergekommen ist, wo auch dann Roddy Piper irgendwie unterkommt. Und dort, durch Zufall, bekommt er mit, wie irgendwie jemand eine Kiste wegschmeißt, auf der Flucht vor den Bullen, glaube ich sogar. Sucht diese Kiste dann selbst und findet darin einen ganzen Haufen Sonnenbrillen. Mhm. Die für ihn jetzt nicht so wirklich viel Wert darstellen, aber er zieht sich halt eine, also er nimmt halt eine mit und versteht auf einmal die Welt nicht mehr, weil nachdem er sie aufgezogen hat, sieht sie nicht mehr aus, wie er es gewohnt war, weil alles ist schwarz-weiß und plötzlich befinden sich unter Millionen Menschen auch Millionen irgendwie komisch aussehende, ja, weiß ich nicht, Skelettmuskel, also so hautlose Menschen, sagen wir mal. Klassische so Invasion der ja. Body Snatchers, wie heißt das? Und Körper? Ja, genau, die Welt ist verändert durch die Durchsicht, durch diese Brille, die eben manche Leute aussehen lässt, aber nur manche Leute. Ja, vor allem allein der Gedanke, der dahinter steht, das ist ja alles schon, läuft schon eine Weile, man kriegt es ja quasi erst nach einer Weile mit, weil man hat die Invasion quasi verpasst und das ist eigentlich immer ein geiles Ausgangssetting. Ja, also er stellt halt fest, dass die Welt, wie er sie kennt, eine komplette Lüge ist, ja, weil sie in Wahrheit ein Ort ist, an dem manipulativ irgendwie an jeder Ecke gearbeitet und observiert wird und beeinflusst wird, keine Ahnung. Also Werbeplakate werden da auch sehr simpel dann zu einem einfachen Spruch wie gehorche oder konsumiere, alles mögliche. Also schlafe. Alles sehr so wie so ein Tier, auf das man einredet, unterbewusst. Ja. Genau, dieses clevere Unterbewusste, was in dem Film im Sci-Fi-Kontext gesteckt wurde, aber eigentlich kannst du auch sagen, natürlich Gesellschaftskritik in der Richtung dort aus. Essentiell, wenn dort das, was dort auf dem Plakat draufsteht mit der Brille, ist eigentlich dort, was wir auch in echt sehen würden, nur anders verpackt. Ne? Kaufe, konsumiere. Es ist im Grunde genau, es ist runtergebrochen. Ja. Also die Werbebotschaft runtergebrochen auf das, was the man will. Genau. So. Also in dem Film ist es aber, er findet das dann heraus. Was hat das zur Folge für ihn? Er wird gejagt. Am Anfang. Genau, am Anfang. Er macht den Fehler, dass er sich zu erkennen gibt. Genau. Guck mal, die sieht ja aus wie so eine Schabracke. Der dreht ja völlig so ein bisschen ab und die Aliens, die natürlich darüber wissen und auch diese Rebellen, die eben diese Brillen haben, schon kennen. Von denen ja stammen die Brillen. Ja, genau. Ja. Das muss man dazu sagen. Dieser flüchtende Kollege war halt ein Rebell. Ja, genau. Und deswegen, ja, er macht halt wirklich den klassischen Fehler: zu wenig nachdenken und zu schnell reagieren. Zu viel schreien. Ja. Aber er erkennt die Gefahr, die jetzt halt quasi da unter der Oberfläche brodelt und beschließt halt auch zu handeln und noch andere Leute auf seine Seite zu ziehen, unter anderem seinen neuen Kumpan Keith David. Was resultiert in, ich glaube von vielen bezeichnet, bei YouTube heißt es auch so, best fighting scene ever. Es ist wirklich ein großartiger Kampf. Es ist ein großartiger Kampf. Ich kann es nicht alles, ich habe so eine Videokollektion-Zusammenstellung der besten Movie-Fights irgendwie. Und da ist der halt auch dabei und das eigentlich nur verdient. Ja. Wirklich nur verdient. Da sieht man eben, dass das Casting von dem Roddy Piper, der jetzt nicht der beste Schauspieler vom Herrn ist, aber das Charisma hat und vor allem auch die Punching Power dahinter, um sowas glaubwürdig gut aussehen zu lassen. Eben, also ich muss sagen, das, was Roddy Piper als Wrestler nie irgendwie an Präsenz erreicht hat, das Ne, ich meine. Also du meinst Präsenz in der Öffentlichkeit, oder? Nee, ich meine an körperlicher Physis, also an körperlicher Präsenz. Ja. Er war ja nie der muskulöseste, muss man ja sagen. Also ja. Ich meine, wenn man sich jetzt mal zum Vergleich einen Hulk Hogan nimmt. Unter diesen wirklich aufgepumpten Supermuskelmännern war er fast schon einer der normalen. Genau, ja. Genau. Und aber für diese Rolle des ja durchs Land ziehende, ja, für diesen Kurt Russell-Typus. War er dann doch irgendwie echt richtig gut getroffen und richtig gut besetzt. Also er hat das richtig gut rübergebracht. Carpenter hat ihn auch speziell die Rolle auf den Leib geschrieben, lese ich gerade. Hier so, kann man ruhig mal sagen, lese ich gerade als Wissenswertes bei IMDb. Und zwar hat ihn gecastet, nachdem er ihn in, und jetzt kommst du, Gregor, WrestleMania 3 gesehen hat. Da musst du jetzt sagen, ja, da hat er auch eine ganz besondere Ausstrahlung, ganz anders als in WrestleMania 2. Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Meine Zeit, wo ich konkret über die Sachen Bescheid weiß, beginnt mit WrestleMania 9. Ah, okay. Deshalb ist das, was davor ist, so ein Mischmasch aus der und dort gewesen. Roddy Piper hatte sehr viel mit Mr. T zusammen zu tun. Also da im Zusammen, er hat sich mit Mr. T zusammengetan, um gegen Hulk Hogan. Warte mal, war er nur Mr. T? Moment mal, nee, Mr. T war auch Wrestler? Ja, wirklich? Ich weiß das nicht. Nein, Mr. T war kein Wrestler. Ah, okay. Aber das war sozusagen der große Startpunkt, wo Wrestling in die Öffentlichkeit so gelangt ist, dass quasi Superstars aus dem Fernsehen... Okay, man hat zusammengearbeitet. Und Hogan hat ja eine kleine Rolle gehabt in Rocky 3, wo er Thunderlips gespielt hat. Gegen den Stallone am Anfang des Films Rocky 3 dann diesen kämpft. Diesen Showkampf, ja. Für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck kämpft, genau. Aber dort hatte Mr. T die Hauptrolle und die sind dort sozusagen als Hollywood-Star zusammengekommen und haben die beiden zusammen, Mr. T und Hulk Hogan, haben, glaube ich, gegen Paul Orndorff und ein anderer Wrestler und Roddy Piper als böses Gegenstück, das war der Aufbau. Okay, dieses Match möchten wir sehen, deshalb machen wir ein Pay-Per-View, ein Ereignis, wo die Leute dann bezahlen, um zuzugucken, und das war die Geburtsstunde von WrestleMania. Also, okay. Und Roddy Piper zur Zeit von WrestleMania 3, da gab es den großen Kampf Hulk Hogan gegen Andre the Giant. Giant, der große. Wo ihn hochgehoben hat. Ja, ja. 93.000 Leute im Pontiac Silverdome. Ey, das war. Ja, was soll er auch sonst machen, außer hochheben? Der ist doppelt so groß, klar hebt er einen hoch. Nein. Andrew the Giant. Hulk Hogan hat Andrew the Giant. Ach nein, okay. Ja. Andrew the Giant, er hat Andrew the Giant. Das war, okay, er war der Erste, der es bis dato geschafft hatte. Ne? Genau, der Erste, wo es dann offiziell anerkannt wurde. The Unstoppable Force versus the Immovable Object. Ja. Das war der Aufbau damals. Sehr gut. Und das war im Blickfeld von ganz Amerika, auf jeden Fall Amerika und der Welt dann teilweise auch. Wie gesagt, fast 100.000 Leute im Pontiac Silverdome. Das war das riesengroße Ereignis und da ist fast schon verständlich, dass da jemand wie Carpenter da auch was von mitbekommen hat. Ja. Und so ein charismatischer Mensch, der Roddy Piper ist, fällt einem ein, der ein Auge für so eine Rolle dann hat oder mit Leuten, die er besetzen will, fällt einem ein umso mehr auf. Und WrestleMania 3 müsste ungefähr in dem Zeitraum gewesen sein. Und anhand des Schottenrocks, den halt auch nicht wirklich viele Leute da tragen. Ja, natürlich. Ey, es ist ein Kilt eben, ja. Ja. Es ist kein Rock. Es ist ein Kilt, aber diese... Ich hab Schottenrock gesagt. Ich weiß. Ja. Du hast es richtig gemacht. Natürlich als Wrestling-Fan sehe ich es ein bisschen anders, wenn du sagst, die Präsenz, die er dort in dem Film erreicht, dass die in Realität nicht gegeben ist. Die Ansätze sind vorhanden. Im Film wird das natürlich sehr, sehr überspitzt dargestellt und gut in Szene getroffen. Ich wollte jetzt nur sagen, dass... wenn er vielleicht körperlich nicht so die Präsenz unter den Wrestlern gehabt hat, ja, war sie dann für sie Leben die absolut richtige Präsenz. Er war nicht zu bullig, aber er war auch nicht wirklich, er hat nicht irgendwie zu dünn oder zu schwach gewirkt. Er war gut im Futter und genau deswegen, das waren Funzkerle. Das waren wirklich, wo du dir wusstest, ey, wenn die dir auf die Fresse hauen, tut's weh. Als Trucker finde ich den ja dann auch perfekt. So besetzt, so, oder? Er ist Landstreicher. Landstreicher ist er ja. Landstreicher, du nimmst ihn die Rolle ab. Er hat eben viel gesehen. Der Kampf, über den wir gesprochen haben, der schwarze Kollege, das ist Keith David. Der gleiche, der in The Thing dann sozusagen mit Kurt Russell dort unterwegs gewesen. Und die beiden liefern sich eben diese ikonische Kampfszene, wo es rein darum geht: Manu Imano, du ziehst jetzt diese Brille an. Nein, tue ich nicht. Doch, du ziehst sie an. Und ja gut, er versucht ihn natürlich auch schon zu vermitteln, dass die Welt halt nicht wirklich so ist. Genau, und du sagst eigentlich, okay, eigentlich würde ich, wenn ich das nicht schon im Film vorher gesehen hätte, wie das ist, eher die Rolle des Schwarzen dann dort einnehmen, ne? Weil was will der mir denn dazu erzählen und das und das und das und das und das. Aber letzten Endes wird er auch einer eben der Sehenden, oder? Ne, das ist doch... Ja, klar. Ja. Er setzt sie ihm auf. Also ich meine, das ist ja das Schöne, ja. Du hast vorher schon Geballe und Verfolgungsjagden und irgendwie... dieses Sci-Fi-Element noch drin und dann kommt mittendrin so, kommt diese echt 5, 6, 7 Minuten lange Kampfszene. Mhm. Ja. Einfach bam. Einfach mal mitten rein, ohne Kommentar, einfach nur Kamera drauf, irgendwie, keine Musik, gar nichts, ja. Ja. Und du fragst dich, ey, seid ihr eigentlich blöd? Ich meine, der Typ hat doch recht, der hat die Brille aufgehabt, ja, sieht alles scheiße aus. Zieht weiter. Doch die scheiß Brille auf, ja. Nein, sie hauen sich auf die Fresse bis zum Gehen. Es geht ja ums Prinzip. Ja, das nee, Entschuldige, ich wollte sagen, das Allerbeste ist eben, dass diese Kampfszene 1:1 von South Park dann nachgestellt wurde als Gruppe. Genau als Gruppe sagen. Ja, oder ist Folge 67, ja. Ja, mit ja, die Bloods gegen die Crips, der Tammy gegen, ja. Hier wäre es ja nur nochmal. Stimmt, ey, ich weiß nicht. Butters? Nee, nicht Butters. Nee, also der andere ist Tammy und der andere ist der immer die Witze macht. Ja, ja, let me genau, tell you der Stand-Up-Typ. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht wie auf jeden Fall, die beiden haben den 1:1 danach nachgestellt, ja. Mit den gleichen Einstellungen, nur eben, dass dort zwei, sozusagen Krüppel eben dann dort... So haben sie es ja ausgedrückt. Körperlich. Das heißt ja körperlich, das heißt Cripple-Fight. Das heißt Cripple-Fight, ja. Crips gegen Bloods eben. Und also, übrigens, die Kommunikatoren, die Wachen benutzen, sind die PKE-Meter von Ghostbusters. Ja, stimmt. Lese ich gerade. Haben die auch so schön die Antennen aufgegeben? Nee, ich glaube, das haben sie wahrscheinlich, obwohl, könnte sein. Waren das dann nicht auch die gleichen bei Aliens mit dem die Motion Detectors? Nee, das waren andere. Die sahen schon anders aus. Ja, die sahen anders aus. Also, diese Kampfszene dort und von dort aus, sagen wir mal, entwickelt sich der Film immer dann weiter. Die Spannung zieht an, die Action zieht an. Ja gut, die Spannung finde ich jetzt eigentlich nicht mehr so, aber das Fantastische und dieses Paralleluniversum, diese Entschlüsselung oder das ist so gut gemacht, wie er das gemacht hat. Er macht einfach ein Loch im Boden und du hast die komplette Illusion, dass wir halt wirklich komplett untergraben sind und durchstrukturiert und was weiß ich und wie groß dieses ganze Imperium, was diese, ja, ich sag's jetzt mal, es sind Aliens, da aufgebaut haben, schon seit Jahren. Ja, das fand ich großartig, wie sie da in diesem Tunnel landen. Also, der hat gereicht, um irgendwie zu verdeutlichen, ey, fuck, Alter, das ist ja... Das meinte ich am Anfang, als ich sagte so, ich find's spannend, dass die Invasion schon längst gelaufen ist, sondern das ist eher so, ja, nur noch um die Reste von Rebellen geht, die genau, man so jagt und du, gut du, ist. Du weißt gar nicht, in welchem Jahr du eigentlich gelandet bist von der Invasion und es ist angefangen? So gang und gäbe und letzten Endes ist so, wie sich die Leute verhalten, nicht von dem weit weg, was du gerade in der Gesellschaft dort siehst. Die 80er sehr davon geprägt, besonders in den USA, von Wall Street, Geld machen, Yuppies. Ne? Ja, man hat befürchtet, dass die Menschen zu geldmachenden Zombies werden. Ist ja ganz anders gekommen. Ja. Also wir sind ja alle Individuen, ja, wir haben Laster wie Geld hinter uns gelassen. Nein, aber eine Thematik, die eben quasi tagesaktuelles Thema dort gewesen ist, nochmal aufgegriffen aber wurde. Aber ist im Grunde immer noch aktuell, aber lustigerweise. Ehrlich, das meine ich. Ist wie vorausschauend auch so diese kleinen, feinen Seitenhiebe. Da gibt es ja diesen Kniff im Film, dass dieser komische Rebellenanführer oder Sprecher, dieses Leitbild mit dem dicken Bart, dass der ja immer seine eigene Fernsehsendung da ins eigentliche Programm einspeist und zwischenstrahlt und die Leute dann Kopfschmerzen kriegen von seinem realen Bild, weißt du, von seiner, weil auf von seiner Warnung. So Max Headroom ist fast genau, schon. Genau, ne? Genau, dass sie quasi wieder ins normale, oh hier bitte berieseln mich Fernseh umschalten, um quasi keine Kopfschmerzen zu leichter, haben. Leichter, ja. Ja, das ist so dieses kleine Ding. Also, diese muss kleinen sagen, Spitzen. Ja. Hut ab, Herr Carpenter, ja, da haben sie jetzt schon echt Ansätze gezeigt, die Jahre später also wirklich ganze Filme dann ausgemacht haben. Wir hatten es vorhin ja, zum Beispiel Serenity, dass sowas da, solche Elemente wieder aufgegriffen worden sind oder halt Matrix, ja, ich meine... Also unterschwellige Nachrichten, ja, Messages oder halt in Scheinwelten. Oder einfach halt diese Berieselung und Scheinwelten, ja, genau. Ja. Und ja, in so einem kleinen Film, der eigentlich darum geht, dass zwei Männer irgendwie Sonnenbrillen finden, ja, also... Es ist ein sehr simpler Auftakt eigentlich, ja, wirklich diese Sonnenbrillen, ja, sind Mittel. Ich habe diesen Film gesehen und ich wusste nicht, so simpel. Sie leben. Ich habe da irgendwie eins von diesen Viechern mal gesehen, ja, okay, aber da habe ich mir nicht... Ja, tolles Cover finde ich übrigens immer noch. Ja, no? Geil. Ja, das Cover erklärt eigentlich schon alles. Erklärt alles, was man dann sehen will. Und die Idee, einfach Sonnenbrille und oh, was ist das? Von wem ist das denn geschrieben? Auch von John Carpenter, auch von, ja, John Carpenter hat auf sehr viel natürlich seine Filme geschrieben, aber der hat Pseudonyme benutzt. Also ja, bei, hat er gerne gemacht. Bei Big Trouble in Little China auch. Auch bei Cameo-Auftritten hat er tatsächlich sich nicht reinschreiben lassen in den Abspann und so. Ja. Also manchmal ist es eben, glaube ich, um entweder irgendwelchen Regularien zu entgehen. Obwohl, der, ja, stimmt. Ja, oh, der darf nicht gleich... Das ist ja so... Deswegen zum Beispiel, wo wir, ich habe vorhin mal Rodriguez erwähnt, ne? Mhm. Rodriguez hat ja auch sich ja komplett mit der ganzen Regisseurgilde irgendwie angelegt, um Sin City, glaube ich, was machen zu können. Ich glaube, weil sie wollten, kann ja nicht sein, dass du alles dann machen willst. Nee, ja? Nicht nur das, es durften, das ist ja das Ding auch, weswegen die Coen-Brüder es ja nie als gemeinsam als Regisseur, als sondern einer immer, es, ne? Es darf immer nur ein Regisseur sein, ja, und er wollte ja mit Tarantino und mit dem Frank Miller wollte er ja zusammen das machen. Und da hat die Gilde hat gesagt halt, dass es nicht irgendwie ist und bla bla bla. Und daraufhin gab es da einen riesen Streit, weswegen Rodriguez dann da ausgetreten ist. Deswegen macht Rodriguez auch mittlerweile mit seinem Troublemaker Studios nur die Filme, so wie er sie macht, weil er gar nicht mehr da angehört. Es kommen immer mehr, die es so machen. Ja. Oder auch Kevin Smith hat sich ja komplett abgewandt und der kommt auch nie mehr wieder. Nee, gut, aber es sollen ja auch nur noch, das war ja sein vorletzter. Ja, genau, aber er macht jetzt Podcasts tatsächlich und andere Sachen in Zukunft. Ja, Lachst du wegen dem Podcast oder weil Nein, aber so die, ich mache jetzt keine Filme, ich mache jetzt Podcasts. Ja, das ist schon eine Ansage. Das ist da schon kann eine ich Ansage. Genug reden. Ja, das stimmt, da kannst du auch mal länger als Echtzeit. Ja, also so, mal selbst, wenn drei du jetzt Stunden anfängst. Über Carpenter reden. Achso, wir, nein, wir machen das ja nicht so oft. Nee, wir machen das nicht besonders oft. Nee, aber das ist durchaus ein Schritt, der im attraktiv ist mittlerweile, ne? Man kann aber den sich auch nicht jeder erlauben kann. Ja, man muss es erst schaffen und reich werden und dann kann man es machen. Ja. Stimmt, aber cool, dass das Leute machen. Kleine Analogie aus dem Game-Bereich, dieses sozusagen sich über Regularien hinwegsetzen. Zur NES-Zeit, du kannst dich vielleicht an solche Entwickler erinnern, die es nicht gab, sowas wie Palcom oder LJN oder sowas. Ja. Nintendo hat damals Herstellern nur erlaubt, pro Jahr 5 Spiele auf dem NES rauszubringen. Das heißt, wenn Acclaim 5 Spiele da gemacht hat, haben sie keine Lizenz mehr bekommen, um weitere Spiele fürs NES zu veröffentlichen. Die wollen aber gerne doch noch mehr Spiele machen, haben einfach eine Unterfirma gegründet und dann einen anderen Titel auf die Packung gepackt. Konami hatte Palcom, ja, deshalb, wenn du dann zu Hause ein Pirates hast für das NES, das hat Konami portiert, heißt aber Palcom dann drauf. Oder Shooter. Oder eben dann. Deswegen sind so viele von den Spielen auch alle scheiße. Was halt schon der Rotz ist. Ah, nee, das ist dann C-Klasse, das machen wir dann über LJN. Ja. Wir wollen jetzt nicht weiter spoilen in Richtung, was bei Sileben passiert, weil ich glaube, das Ende gibt dir nochmal so einen schönen. So schmutzig und eigentlich schmierig, aber gut. Mir fällt auf, dass wir heute sehr oft sagen, dass das Ende sehr gut ist. Was ja nicht. Also, M. Night Shyamalan. Der hat ja kein Ende. Ja, mancher, der ist jetzt. Ich meine, andere kriegen es nicht so gut hin. Gut. Ein tolles Ende. Weißt du, und er hat öfter mal, höre ich euch sagen, oder denke auch selbst, cooles Ende. Ja. Also. Wollte ich nur mal rausstellen. Muss man ist sagen, ja auffällig. Es passt halt so zu diesen Filmen, weißt du? Also, es ist so. Es ist wirklich nicht irgendwie aufgesetzt. Es wirkt halt einfach nur. Ja, cool. So kann man es auf jeden Fall enden lassen. Oder beziehungsweise, ja, hier ist der Schnitt gut. Weißt du? Ich hätte gern John Carpenter gesehen, wie er Matrix macht. Also gern erst nur Teil 2 und 3 dann von mir aus. Aber ich hätte gern gesehen, was er für ein Ende macht. Ach, das wäre schon interessant gewesen dort. Oh, auch wieder ein, jetzt kommt, auch wieder ein sehr ungewöhnlicher Film. Genau, ein ungewöhnlicher, da haben wir kurz drüber gesprochen. Daniel, Sie leben, wie gesagt, schaut ihn euch an. Ja. Wer Bock drauf hat, ein sehr, sehr, sehr guter Film. Folgt ein Film von John Carpenter, den er gedreht hat, wo ich gar nicht wusste, dass er von Carpenter ist. Ich kannte ihn, ne, eine mehr Komödie, kann man fast schon sagen, rein durch den Hauptdarsteller schon. Genau, Chevy Chase. Ich glaube, der hat sehr viel Komödie reingebracht. Genau, Jagd auf einen Unsichtbaren oder The Invisible Man, dann gedacht. Wie war denn der Hintergrund hier nochmal? Oh, warte mal hier. Handlung. Nick Holloway ist ein charmanter Yuppie und Weiberheld. Was denn sonst ist, gespielt von Chevy Chase. Ja, Fletch der Troublemaker. Ja, Caddyshack. der sich mit Affären und Schleimereien durchs Leben schlägt. Nach einer Tagung in einem Bürogebäude, in dessen Untergeschoss ein Laborunfall stattfindet, erwacht er auf einem Sofa und stellt fest, dass er ebenso wie die Teile eines Hauses unsichtbar geworden ist. Das ist das Setup für den Film. Yuppie, unsichtbar, wider Willen. Und ich kann mich eine Handvoll Szenen erinnern, er ist mir nicht wirklich so richtig dick im Gedächtnis geblieben, weil das jetzt auch unbedingt nicht einer meiner Top-Filme oder sowas ist. Ach doch, guck ihn mal wieder, der hat schon viele geile Szenen. Ja, ich denke immer an diesen Darkman-Look, ja, also Bandagen um den Kopf drumherum und dann so ein Trenchcoat und Hut. Ne? Aber er macht auch die Monologe und die sind halt gut. Ihr wisst ja, worauf gut, das basiert, hoffentlich, ne? H.G. Wells, oder? Das ist doch, ne? Oder? Also es gab ja schon mal einen Film, der Unsichtbare, den Schwarz-Weiß. Genau, der war aber mehr gruselig gemacht. H.G. Wells hat den gemacht, also Krieg der Welten. Der, ach, derselbe? Okay, ja, hast der, ja recht gehabt. Also den ersten Film hat er gemacht. Also okay. Das wusste ich auch, dass es auf, also hier steht nochmal, es basiert auf einem gleichnamigen Roman von Harry F. Saint, aber der wurde eben schon mal in Der Unsichtbare von H.G. Wells verfilmt. Ich fand die unsichtbaren Filme alle geil. Ja, ich auch. Habe ich auch alle gesehen. Nur die waren tatsächlich mehr scary als jetzt Jagd auf einen Unsichtbaren. Okay, ja, hier Chevy Chase, du bist natürlich, wenn du mit Chevy Chase damals einen Film gemacht hast, der musste in die Comedy-Schiene dort gehen. Das war eben, hast jemanden wie Bill Murray zu der Zeit oder Chevy Chase, dann wird es ein lustiger Film. Finde ich mit dem Thema aber auch toll. Funny Farm. Also Hollow Man hat ja gezeigt, dass Horror auch nicht immer funktioniert. Nee, Hollow Man war auch echt, echt schlecht. Fand ich ja schade, obwohl ich Kevin Bacon mag, aber Hollow Man hat nichts getaugt. Nee. Jagd auf einen Unsichtbaren, ja, ich kann mich nur an Irrung und Wirrung und Daryl Hannah erinnern bei dem Film. Stimmt, mehr weiß ich auch nicht. Die war ja auch noch dabei. Ungewöhnlicher Film eben von Carpenter. Was habt ihr denn noch in Erinnerung? Weil wirklich, ich habe den Film, muss ich zu meiner Schande gestehen, größtenteils verdrängt. Da ist irgendeine, ich kann mich noch an eine Verfolgungsjagd erinnern, die eigentlich ganz cool war. Mhm. Aber da bestand der Film eigentlich, glaube ich, zum größten Teil draus, aus Verfolgungsjagden. Also na, ja, immer, immer. Ja. Ja, genau, sie haben ihn ja immer und, wieder. Und ich glaube, da war irgendeine Szene mit dem Kaugummi, kann das noch sein? Die also mit so einem rosa also, Kaugummi irgendwie, da wurde noch ein Gag draus gemacht. Ja, naja, es gibt schon, ja klar, es gibt, glaube ich, Abhandlungen. Das meine ich auch, das sind die Momente, die ich jetzt nicht im Detail in Erinnerung habe, so wie du die meisten Filme. Aber es sind dann Monologe von Chevy Chase, die halt irgendwie auch lustig sind, weil er beschreibt, wie es so ist, wenn man unsichtbar ist. Mhm. Und da gibt's auch einen Abschnitt übers Essen, dass er dem Essen halt dabei zusehen kann. Und das halt unangenehm ist so. Also es ist halt eher lustig gemacht, als jetzt im Gegensatz, wenn man das halt in Hollow Man, ich weiß nicht, gibt's da einen Moment, wo er sein Essen sieht? Also ihr wisst, was ich meine, man sieht dann halt den Glubsch. Sieht ja, den Penis sieht man. Den Penis. Wie kommst du? Egal. Den Glubsch. Bei Hollow Man siehst du Kevin Bacons Penis. Ja, das mag ja sein. Aber dem Kevin sein Bacon. Das war nicht das, was ich meinte. Dem oh, Bacon Gott, sein Kevin. Okay, ich glaube, wir können festhalten, wir haben alle nicht mehr so die detaillierten Erinnerungen. An Jagd auf den Unsichtbaren, ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Aber es ist ein gesehen. Guter Film. Ich habe den auch es nur zweimal gesehen, das ist ewig lang her, aber genau, vielleicht im Zuge eben des wieder erwachten Interesses aber jetzt an bestimmten Filmen hier, könnte es vielleicht mal einer sein, wo ich mal einfach wieder auffrischen muss, mein Gedächtnis. Er war ein kapitaler Flop. Es war ein teuer gedrehter Film auf jeden Fall, weil Spezialeffekte waren schon sehr aufwendig. Speziell für einen Film, der war aus dem Jahr 1992. Mach da mal einen Film eben, wo du einen unsichtbaren Hauptdarsteller hast, ne? Und wo du dann nicht eben alles machen kannst mit einer Zigarette, die an einem Nylonfaden hängt und dann durch die Also in meiner Erinnerung waren die Effekte auch ziemlich cool. Also das ist ja, kann ja heutzutage dann auch immer noch ein bisschen trügen. Da war auch irgendwas im Gespräch, dass der Film so auf High-Class-Effekte gemacht wird. mit so ganz großen Aufwand irgendwie betrieben worden ist. Ja, ich glaube... Umso mehr hat es mich gewundert, dass Carpenter da im Regiestuhl sitzte, weil das war so ganz untypisch, also wirklich voll untypisch für ihn. Schon, ja, aber wahrscheinlich hat ihn genau das gereizt, so diese visuelle. Also von wegen, die Tricktechnik, echt, meinst du? Ich glaube, es war die Kohle. Es müsste fast schon die Kohle gewesen sein. Mag er auch Chevy Chase. Ich kann ja mal kurz mal hier ein bisschen recherchieren, nennen wir das mal so. Also Chevy Chase wollte den Film machen, steht hier. Also es war von ihm ein initiiertes Projekt. Ja. Hier der böse Ausdruck Vanity Project. Ja, also zu seiner eigenen. Ich würde gerne diesen Film machen. Den würde ich gerne pushen. Mhm. Produktionsfirma von Chevy Chase, Cornelius Production, hat den. Er hat es nicht versucht zu kaschieren. Reingelegt. Ivan Reitman sollte den Film eigentlich machen. So. Ghostbusters. Ne, der Ghostbusters-Regisseur. Das hätte auch gepasst. Aber da es nicht durch und durch nur Komödie ist, hat Reitman es abgelehnt, den Film mit Chevy Chase zu machen. Und hat dann gesagt, mach ich nicht. Jetzt bin ich da schon wieder weg dann davon. Aber ja, anscheinend gab es da auch, das sind keine so guten Vorzeichen, wenn du hörst, oh, das ist ein Projekt, was vom Schauspieler dann gepusht wird und der will damit sich verwirklichen und dies und das und dann machen. Moment, jetzt muss ich jetzt mal aber kurz eben eine Lanze... Dem Chase? Nee, ich will jetzt auch keine Lanze brechen, das wäre jetzt was falsch ausgedrückt, aber ich habe von dem Film gehört und zu dem Zeitpunkt... Da war ich noch nicht irgendwie so tief in der Internetmaterie drin, dass ich irgendwie hätte Wikipedia oder sonst irgendwas aufschlagen oder IMDb aufschlagen können, um mal eben so die Hintergründe zu dem Film irgendwie zu ergründen. Ich meine, ich habe den Film gesehen. Ja, klar. Ich fand ihn jetzt, also er hat mich in Sachen im Namen im Gedenken Carpenters irgendwie so null befriedigt. Mhm. Ja, weil ich halt wirklich keine Komödie von ihm erwartet hätte. Oder Kante oder. Ja, aber selbst Kubrick hat auch eine Komödie gemacht hier mit, weißt du, Dr. Seltsam. Also. Nur hier bei Super Duper Burger. Die Super Duper Ethno Burger Aktionswoche mit dem Hähnchensommer Mexiko Hot Ananas Burger mit süß-sauer-salziger Supersalzer, extra Südsee-Dressing und. Schnauze! Hey, du! Hast du die Nase voll von Fastfood-Schuppen, die jede Woche einen neuen Fantasienamen für ihren Labberfraß erfinden? Komm zu McHart! Bei uns gibt's Hamburger. Einfach nur Hamburger. Was da drauf ist? Was geht dich das an? Dazu gibt's Fritten mit Ketchup. Mit welchem Ketchup? Was kümmert's dich? Es ist Ketchup. Und dazu gibt's was zu trinken. Vielleicht ein super-duper soft-fritzigen Milch? Schnauze! Es gibt was zu trinken und damit basta! Komm zu McHart, wo echte Kerle essen. Also Daniel, ja, finde ich auch, dass es kein Film ist, den ich sofort mit Carpenter sofort assoziiert hätte. Und mir ist Der Unsichtbare eigentlich nur im Gedächtnis geblieben, sehr gering. Und ich hatte ihn gar nicht als Schirm auf dem Carpenter-Film. Deshalb, ja, ich weiß nicht. Also für mich hat der Film schon verloren gehabt, als ich gemerkt erfahren hatte, dass Daryl Hannah da mitspielt. War ich für mich vorbei. Was ist hier? Splash, die Jungfrau. Ja, hier, Jungfrau am Haken. Ja, furchtbar. Die war doch voll süß, wie die sich da in der Badewanne mit dem Salz, das war voll süß. Angriff der Riesenfrau. Ich fand die geilo. Frau mit Schwänzen, nee. Ja, die kann nicht wegrennen. Frau mit Nein, also ich meine nicht mit Schwert, du weißt ich sag nur da, dass das ewige Dilemma, wie das Fry schon im Futurama ausgedrückt hat, wenn du eine Frau hast, die halb, halb Meerjungfrau und halb Frau ist, welche Seite soll es denn sein, ja? Fuck. Sollte der Oberkörperfisch und der untere Teil Frau sein? Mit der du nichts anfangen kannst? Ja. Oder andersherum, mit der du auch nichts anfangen kannst. Bei dem anderen kannst du wirklich die Augen zumachen. Es ist fürchterlich. Aber es stinkt alles nach Fisch. Also, ja, ich erinnere mich an die Folge. Es war eine gute Folge. Wie sind wir dort hingekommen eigentlich? Verdammt nochmal. Jagd auf einen Unsichtbaren, ja? Okay, dann schauen wir mal, was hat der John Carpentier denn als nächstes gemacht? Das kann ich beantworten. Das kannst du beantworten? Dann beantworte es doch, bevor ich hier auf meinen schlauen Zettel schaue. Das nächste, was er gemacht hat, weil er war nämlich danach echt wie mehr gepisst als sonst. Also er wollte eigentlich alles an den Nagel hängen, beziehungsweise hat er sich erstmal eine Auszeit genommen. Hat nur ein bisschen was, glaube ich, geschrieben. Mhm. Und hat dann aber ein Projekt realisiert, das hieß Bodybags. Für das war, Fernsehen, ja? Genau, und das war, aber es kam dann später nochmal auf DVD, also hierzulande kam es auf DVD auf jeden Fall. Mhm. Und das war ein Episoden-Horrorfilm, bestehend aus drei Episoden, oder beziehungsweise, bestehend aus drei Episoden und einem Prolog-Epilog, glaube ich, die waren eingebettet in halt so eine Geschichte an einer Tankstelle, wo, glaube ich, mehrere Leute reinkommen. Und die dann halt jeweils ihre Geschichten irgendwie dann erzählt, deren Geschichten dann erzählt werden. Und diesen Prolog, Epilog, den halt John Carpenter dazu gedreht. Das war das erste nach Jagd auf einen Unsichtbaren, was er dann wieder. Und das war halt so diese Rückkehr zu seinem Bereich. Zu seinem Metier, sag ich jetzt mal, halt kleine Location oder geringe Locations irgendwie. Eine überschaubare Darstelleranzahl und so halt einfache Themen, womit er sich dann quasi halt auskennt. So, das war halt, das war eher so was soll man sagen, Therapie vielleicht. Er braucht es wirklich mal ab und zu. Wir haben ja immer gesehen, wenn es dann einen Film gab, der aus welchem immer Grund auch immer dann Unmut bei Carpenter ausgelöst hat, braucht er irgendwas, wo er dann wirklich wieder zu sich selbst findet. Und dort dann Energie für seine Projekte dann danach wieder aufbaut. So ist es eben hier nach dem Ärger mit der Jagd auf einem Unsichtbaren. Bodybags ist mir eben unbekannt. Das wäre auch vielleicht mal eine Wissenslücke, die man dann dementsprechend schließen kann. Hat sich aber mit einem TV-Film wieder aufgepäppelt, um dann später wieder dann weiter im Kino dann sich ausleben zu machen. Wie bei Elvis, also wie bei dem Film zu Elvis vor, zehn Jahre zuvor. Zum Beispiel oder hier Prince of Darkness, der auch wieder verglichen ein Low-Budget-Film gewesen ist, nach dem Ärger, der ihm leider mit Big Trouble in Little China dann widerfahren ist. Dass das nochmal dann dazwischen kommt. Danach hat sich, in meiner Liste bis 2005 war das auch der letzte Auftritt von Carpenter im Fernsehen gewesen, bevor er dann wieder quasi im TV dann aufgetaucht ist. Im Jahr 1994 der dritte Teil der, wie hieß nochmal die Trilogie sozusagen, die Apokalypse-Trilogie, wie es so damit sein wird, mit thematisch ähnlichen Filmen. War das Master of Darkness oder so? Nee, Prince of Darkness war vorher, The Mouth of Madness. Echt? Die Mächte des Wahnsinns hieß er auf Deutsch. Ach, die Mächte, ja. Okay. Mit Sam Neill in der Hauptrolle. Und Jürgen Prochnow, oder? Jürgen Prochnow auch. Also der war auch, Jürgen Prochnow war doch der Schriftsteller, den er da quasi in dem Dorf aufsuchen sollte. Ist er das? Ist er das gewesen? Ich habe ihn auch nur sehr dunkel in Erinnerung, weil ich glaube, ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen. So, nee, das war Jürgen Prochnow, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob ich mich da irre. Ich hatte immer den Eindruck, ich kann mich wirklich nicht mal groß an die Details des Films erinnern. Ich habe ihn als okayen Film im Kopf. Also das ist keine, wo ich jetzt sagen würde, oh, das war aber ein geiler Film, da erinnere ich mich noch gerne dran und das und das und das. Vielleicht betrüge ich mich da aber jetzt auch mein Gedächtnis. Oder würde ich aber vielleicht, dann rate ich dir doch echt nochmal reinzugucken. Ja. Weil ich sag, das war der letzte richtige Brettfilm, Carpenters. Ja, irgendwo, wir kommen jetzt in die Zeit, wo wir langsam sozusagen, ja, wenn wir den Cast genannt hätten, der Aufstieg und Fall des John Carpenter. Ja. Nach so viel hochklassigen Filmen, wo wir auch mit Enthusiasmus und großen Augen dann davon erzählt haben, kommt irgendwo der Punkt und der findet eben jetzt in den 90ern, wir sind jetzt mittendrin in den 90ern dort statt. Sowas wie Jagd auf einen Unsichtbaren hätte zum Beispiel auch schon ein Punkt sein können, wo es dann, aber wenn du jetzt sagst, Daniel, dass hier die Mächte des Wahnsinns nochmal ein Ausbruch nach oben ist, dann bin ich da sehr gespannt. Der ist leider irgendwie nur so ein bisschen, also der genießt in Fankreisen auf jeden Fall sehr hohes Ansehen. Mhm. Das dafür, Gerlauf, gebe ich Brief und Siegel. Ja. Und er ist, glaube ich, vom Einspielergebnis auch nicht so schlecht gewesen und halt rein inhaltlich gesehen, wie gesagt, war es die letzte richtig starke Nummer. Also ich finde den Mouth of Madness finde ich echt gut. Ja, sag mal nochmal einen kurzen Abriss, worum es direkt geht. Er ist irgendwie Versicherungsagent oder Agent von irgendwie so einem Schriftsteller, der halt schon richtig, richtig viele Bestseller in Sachen Horror geschrieben hat. Und er muss da in diese Kleinstadt, in der lebt, da muss er irgendwie hin, um den aufzusuchen, damit er irgendeine Police unterschreibt oder irgendeinen Vertrag unterschreibt oder sonst irgendwas. Und dieses Kaff ist halt irgendwie... keine Ahnung, da geht's halt nicht mit rechten Dingen zu und er landet quasi mit in so einer Art Parallelwelt und glaubt halt so langsam den Verstand zu verlieren oder irgend sowas in die Richtung. Also es passieren irgendwie merkwürdige Dinge, ich hab's auch nicht mehr alles so auf dem Schirm und ich sag nur, das Ende ist halt ein bisschen übertrieben, aber alles bis dahin ist sehr schön und sehr, ja, mindfuck-mäßig in Szene gesetzt. Und das kann Carpenter, ja. Ja, und das gefällt mir an dem Film ganz gut, weil der spielt da schon sehr schön mit der Wahrnehmung so. Ich habe gerade gelesen, habe ich Simon gerade auch nochmal gezeigt, in dem Film spielt ein junger Darth Vader mit Hayden Christensen, hat eine Rolle als Junge auf dem Fahrrad. Oh. Hätte er sich mal, weiß ich nicht, beide Beine gebrochen, so dass er nicht... Ja, beide Genicke. Ja. Nein, ich will ihm ja nichts Böses wünschen, aber ich keine Ahnung. Ich will einfach nicht, dass er... Nein, aber für okay, dass das... Ich mag ihn einfach nicht. Ich finde ihn einfach doof, voll doof. So. Gut, aber wenn... Wir wollen jetzt uns nicht dann auf Hayden Christensen... Ja, ich habe ja extra schon das Mikro weggelegt. Dort wahrscheinlich. Ich fand, das war nur eine lustige Anmerkung. Es hört sich aber trotzdem interessant an, wenn es wirklich ein Film ist, den man sich angucken kann. Schauen wir mitnehmen kann, da werde ich das, glaube ich, auf jeden Fall nachholen, weil jetzt geht's so langsam los mit Filmen, die schwanken zwischen okay bis oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, er hat Sam Neill. Sam Neill finde ich super. Und er hat Jürgen Prochnow, wenn ich mich jetzt echt nicht täuschen sollte. Aber auch bevor Prochnow dann zur, sagen wir mal, zur Selbstkarikatur dann verkommen ist irgendwann später. Prochnow, Siebte Zeichen. Ich finde, Siebte Zeichen ist ein super Film. Mhm. Ja, und selbst Prochnow stört in diesem Film nicht und ist gut. Also, beziehungsweise, Seidner hat das Boot. Hey, er war nie besser als das Boot. Hey, aber der Prochnow von Das Boot und Das Siebte Zeichen, den darf man denn eben nicht gleichsetzen mit dem Prochnow aus Wing Commander House of the Dead. Ey, beste Szene. Stand den in Wing Commander? Naja. Ja, ganz, ganz. Beste Szene, wie er nach oben guckt und die Kilraki bombardieren diesen Meteor, wo sie sich drunter verstecken. Die hätten auch ein Schild aufstellen können. Hommage, ja, Hommage, genau, Hommage. Genau. Oder irgendwo hinten an die Wand U96 oder so. Alex Christensen als Kilrati. Noch dazu. Also die Mächte des Wahnsinns 1994. 1995 kam ein Film, Von Carpenter, den ich auch nicht direkt mit Carpenter assoziierte, den ich auch nicht so schlecht fand. Das Remake eines alten Schwarz-Weiß-Horror-Klassikers, Das Dorf der Verdammten, Village of the Damned, mit einer der letzten Hauptrollen von Christopher Reeve, von Superman. Wo es dann darum ging, in einer Kleinstadt in den USA werden quasi über Nacht alle Frauen schwanger. So auch einfach so, ohne dass aber da mal... die Geschichte meines Lebens. Ja, aber ohne dass du was zu tun hattest damit. Aber die fallen vorher halt alle eine halbe Stunde ins Koma. War es ins Koma? So, ja. Achso, die fallen alle ins Koma, aber nur die Frauen. Dann wachen sie auf und einmal werden alle schwanger. Die gebären dann ungefähr zur gleichen Zeit und mit den Kindern, die sie gebären, stimmt aber etwas nicht so ganz. Ne? Die wachsen dann eben da heran und das sind dann alles so sehr, ja... muss man sagen, die wirken ein bisschen so wie Drohnen, mit weißen Haaren. Haben die auch rote Augen gehabt, oder? Ja, gut, später, ne? Später haben sie rote Augen gehabt, aber auf jeden Fall so sehr creepy, ja, die kommen einfach sehr unheimlich dann daher. Und mit ihrer Albino Marielle Mathieu Frisur. Ja, alle haben eben diesen topfartigen Marie-Mathieu. Ja, aber der kommt ja nicht, der ist ja nicht so gewachsen, den haben die dummen Eltern ja denen verpasst, da hätten sie sich mal abstimmen sollen, dass die andere... Alle Eltern kriegen. Haben den Kindern irgendwie die gleiche Frisur verpasst? Ja, offensichtlich, oder? Sonst hätten sie sie doch nicht. Ach, du meinst, sie kriegen die Haare wachsen bei denen so? Genau. Ja, aber wenn die Mode dann anders ist, dann sind sie gearscht. Glaubst du, die interessieren sich für Mode? Ich habe den Film doch nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Nein, deswegen mache ich mich ja drüber lustig. Ach so. Okay. Naja, guck dir was an. Was soll ich sonst dazu beitragen? Gregor, zeig ihm ein Bild von den Kindern. Okay, zeig mal ein Bild von den Kindern. Okay, ich zeig dir jetzt. Und dann frage ich dich nochmal, ob du glaubst, dass sie sich für Mode interessieren. Okay. Oder für Haarfrisuren. Ja, aber also, ich wäre aber... Oder Frisuren, Mode. Okay, während ich suche, mir will jetzt nicht in den Kopf... Frisst du die Sesamkörner, ich glaube. No. Wir haben da noch ein paar. Wir haben noch eine Packung. Na, wir haben noch eine Packung. Hol mal. Mir kommt jetzt nicht gerade in den Sinn, welche Rolle hat dort jetzt Christopher Reeve genau gespielt? Der ist, glaube ich, den Vater eines der Kinder. Irgendwie, da war doch noch sowas gewesen, ich glaube, seine Frau konnte vorher nicht Kinder bekommen hat irgendwie dann ein Kind verloren. Der oder klassische so. Zwiespalt, weil er den Sohn natürlich liebt, weil es die letzte Chance ist, aber auch sieht wahrscheinlich, dass das nichts Gutes ist. Okay. Der hat ein paar richtig heftige Szenen, habe ich noch in Erinnerung. Also das ist das Bild der Originale aus den 50ern. Hör mir auf, ey. Und das ist das Bild aus dem John Carpenter Film hier. Ja, aber würdest du so ein Kind, bis es 8 Jahre alt ist, aufziehen? Oder würdest du es irgendwo verbuddeln? Ich würde fast sagen, für deine leuchtenden Augen zieh dir mal eine Plastiktüte über den Kopf, wenn du rausgehst, ne, damit du die Nachbarn nicht erschreckst. Das leuchtet, dann sieht es aus so, der wie hat so. Doch, der hat doch Freunde, die genauso aussehen. Ja, gut. Ja, und zwar ganz viele. Dann hätte ich gesagt, häng nicht mit denen rum. Das kann ja auch nicht dann... angeht. Okay, es ist schon ein bisschen lustig, okay, das sieht schon ein bisschen heftig aus, die Augen. Ja, ich meine, wenn du so eine Armee eben von Kindern dort hast und vor allem so eine Art von Geschichte spielt ja dann auch mit der ureigenen Angst und so weiter, eigentlich das, was du am meisten lieben solltest als Elternteil, was dir das Wertvollste auf der Welt ist, aber dann... Ja, Friedhof der Kuscheltiere zum Friedhof Beispiel. Der Kuscheltiere oder später in diesem schlechten Macaulay Culkin Film. Das zweite Allein zu Hause? Wie hieß, ja. Das zweite Gesicht? Das zweite Gesicht war der ganz, ganz grottenübel. Obwohl ich glaube, der ist auch in echt so böse. Fandst du den so schlecht? Ich fand er war okay, aber ich glaube, ich war kein großer Fan dann davon. Aus der Videothek damals ausgeliehen, als es den gegeben hat. Dass Kevin auf einmal so böse ist, das wollte ich mir gar nicht dann erst vorstellen. Nee, aber der wäre doch mal Justin Bieber für ein Remake oder so, könnte man sich doch vorstellen. Oh ja, der muss sich gar nicht auch erst verstellen, glaube ich, ne? Na komm, der sieht schon süß aus. Die gruseligste Aussage im ganzen Podcast. Der Justin Bieber, der sieht so süß aus. Wie so eine Kampflesbe ein Aber bisschen. Wo wir jetzt bei süß sind, genau, da wären wir jetzt auch wieder beim Thema. Genau, ja. Kann man sowas Süßes wie diese blonden, blauäugigen wie Kinder wirklich was zu Leibe wollen, rücken oder ja, wie antun. Ich hätte direkt ich wäre schon suspekt geworden bei der spontanen Dorfgeburt. Ja, also ja, wo du sagst, also, rationeller Mensch würde dann sagen, okay, lass uns mal ein Allheilmittel nehmen, Shotgun ins Gesicht. Aber das kannst du natürlich mit deinem eigenen Nachwuchs nicht anstellen, auch wenn es glühende Augen. Ja, auch wenn. Aber ich glaube, die sind da alle in Ohnmacht gefallen für eine halbe Stunde. Die hast du auch nicht, die Männer? Ja, ich glaube, das war komplett einmal Knockout im ganzen Dorf. Oder können Sie nicht sagen, als ob der. Ja, okay. Also, okay. Und dann rein zufällig haben sie auch den weißhaarigen, augenglühenden Village Idiot auch noch gefragt: Bist du auch in Ohnmacht gefallen? Ja. Ja, klar. Ja, zweimal. Zwinker. Ja. Ich bin aus Versehen in deine Frau gefallen, immer wieder. Das Ding ist ja, die züchten die Kinder ja schon bis zu einem, was weiß ich, 8 Jahre lang an. Und ja, natürlich, die müssen eben, das sind ihre Kinder, die haben sich vielleicht damit abgefunden. Vielleicht war in der Zeit ja schon genug Presse und TV dazu vor Ort irgendwie und hat das alles dokumentiert und irgendwann waren sie halt nicht mehr interessant genug. Okay, achso, ja, okay, und es ist eine dieser Children of the Corn-mäßigen Geschichte, wo es immer eine abgelegene Ecke in den Staaten gibt, wo keine Nachrichten, kein gar nichts dann dorthin kommt. Und sich so eine Sache dort dann gebildet hat. Ja, aber da funktioniert halt, ne? Ja. Eine Sache, die ich innerhalb des Kontextes dieses Films anmerken möchte, ich fand immer, John Carpenter ist jemand, der kostengünstig produziert. Ne? Seine Filme, die haben zwar haben auch manchmal ein bisschen mehr Budget und so weiter. Ich fand, man konnte so schon eine recht große Diskrepanz zwischen dem Look der Filme von John Carpenter in den 80ern und dann später in den 90ern sehen, weil ich weiß nicht, die Art, das Filmemachen in den 90ern hat sich, glaube ich, nicht so gut vertragen für mich mit der Art, wie John Carpenter Filme macht, weil die haben immer so einen billigen TV-Touch leicht gehabt für mich. Ja, also das Starten von In the Mouth of Madness war auch schon so leichter Ansatz, So The Village of the Damned könnte auch ein Made-for-TV-Movie einfach vom Look her und vom Feel her sein. Das ist, glaube ich, dieses CinemaScope, Panavision und keine Ahnung, das hat er auch mal irgendwann gesagt, da sehen die Filme halt auch echt einfach besser aus. Ja. Mhm. Und ich glaube dann, die werden das mit den 90ern ein bisschen bestimmt geändert haben. Gerade aufgrund der Kosten. Ich glaube schon einfach, dass das gibt dem einfach ein komplett anderes Gefühl und alle Filme, die John Carpenter dann später gedreht hat, die haben eben, obwohl sie auch mal Budget dann gehabt haben, kommen wir gleich drauf zu sprechen, Flucht aus L.A., sowas, haben immer einen gewissen billigen Touch gehabt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber immer so billiger als diese doch wertigeren Sachen, die wir aus den 80ern kennen. Ja. Ich konnte das irgendwie nie abschütteln, finde ich. Na, bis in die 2000er rein hat sich das dann die eben... Die anderen haben sich weiterentwickelt als er oder näher nicht weiterentwickelt, aber der Look war halt einfach nicht mehr zeitgemäß für die 90er. So kam das für mich rüber. Ja, halt auch die Kamerawahl, du hast schon völlig recht. Wenn du so, wenn es halt so aussieht, ist ja klar, ist ja auch im Moment, viele beschweren sich ja auch jetzt gerade, weil sie alle anfangen in HD oder Blah zu drehen, dass sich das manchmal aussieht. Nicht mehr wie ein Film anfühlt. Ja. Es sieht nicht aus wie ein Film, es fühlt sich nicht an, es sieht aus wie eine Daily Soap aus Spanien oder so, wo sie halt mit derselben Kamera drehen. So, das genau, ist selbst was ein bisschen Budget hat. Ich habe zuletzt den Trailer gesehen, es gibt einen neuen Low-Budget Hellraiser-Film. Einer, der produziert wurde quasi, weil wenn sie keinen Hellraiser-Film gemacht hätten, wären die Rechte verfallen. Und ist mal ein Grund, einen Film zu machen. Es ist total strange, von Hellraiser soll ein Reboot stattfinden, damit klar auch eine der klassischen 80er-Horror-Serien dann als Reboot wieder neu auferlegt wird. Aber innerhalb des Vertrages von der Produktionsfirma steht fest, es muss zu dem Intervall immer ein Film produziert werden, der ins Kino kommt. Sonst verfallen die Rechte an irgendwie die Urbesitzer so zurück. Und die konnten bisher noch niemanden finden, der das hochpreisige Remake macht. Da sind aber noch im Gerede. Damit aber dieser Vertrag dann aufhört, mussten die einen Film machen. Ne? Und da wurde ein Film gemacht, der, glaube ich, zwar auch schon 1,2 oder 1,3 Millionen gekostet hat. Der Trailer, den ich gesehen habe, sieht aus wie in der wirklich zu Hause mit Flipkamera gedreht. Also für mein Gefühl aus. Ne? Ja, weil und jemand, den das Konzept abgekauft hat und mit 15 Flips diesen Film macht und mit 3 Millionen nach Spanien fliegt. Ja, oder, da gibt es bessere Orte, aber, wenn man 3 Millionen hat. Also es ist trotzdem einiges an Geld, was dort mit reingeht in die Produktion von so einem Ding. Aber wie wenig da es quasi dann, oder wie wenig da reicht, dem Film so einen billigen Touch zu geben, ne, wo du dann sagst, oh, er hat den falschen Filmstock gewählt oder die Art, die wurde jetzt mit Digital-HD-Kameras und so weiter gesehen. Auf einmal fehlt für mich ein bisschen dieses gewisse Maß an Glaubwürdigkeit. Ne, oder dieses, es wirkt zu billig für einen Kinofilm. Ich bin da, glaube ich, auch zu sehr schon dann verwöhnt in das. Ne? Nö, ich glaube, du hast einfach das hat nichts mit Gewöhnung oder Verwöhnung zu tun. Ich glaube, das gehört sich ja einfach so für einen Film. Für einen Film sollte es nur die beste Qualität in allem geben. Es sei denn, wenn Jason Statham, Crank, dass der so mit Digitalkameras und das, HD das so, ist das ein Stilmittel, passt, ne? Das passt, ist ein Stilmittel, passt perfekt so. Dann kann man das ruhig machen, aber weiß ich nicht, jetzt Kubrick hier mit Barry Lyndon oder so, wo er, glaube ich, 2 Jahre lang Kameras für gesucht hat, die mit dem Licht funktionieren. Das ist was anderes. Das ist, ja, aber das meine ich, das sind halt, man muss es auf den Film abstimmen, eigentlich. Und der meiste Film ist halt episch und dann brauchst du halt dicke CinemaScope, was weiß ich. Ich habe offen gesagt nicht mal eine Ahnung, was man da benutzt. Der Punkt ist der für mich dann hier, wenn wir davon sprechen, dass jetzt mit einem Film wie Das Dorf der Verdammten, der ich fand immer noch ein ganz cooler Film war. Ich fand den auch, ja. Und eben auch hier. Ich glaube, da waren ein, zwei richtig schön derbe Szenen dabei gewesen. Mhm. Und die Kids, die kommen halt auch echt unheimlich rüber. Also ja, wirklich. Ja. Und Christopher Reeve die willst auch du schlagen. Eine Rolle. Die willst du schlagen, da bist du einfach mal reintreten. Sag ja, Shotgun ins Gesicht. Im besten Fall. Ein Film, der eben durch das Look and Feel aber für mich ein bisschen weniger wertig dann gefühlt hat und vielleicht auch ein bisschen an Wirkung für mich dann verloren hat. Deshalb würde ich ihn jetzt nicht, auch wenn es noch ein guter Film gewesen ist, auf eine Stufe stellen mit dem Output, den Carpenter in den 80ern gehabt hat. Sexuelle Belästigung droht Ihnen auch zu Hause und sie kommt aus Ihrem Schuhschrank. Alles über die unheimlichen Schuhspanner. Heute in Locus TV. Wenn wir von Das Dorf der Verdammten dann zum nächsten Film hingehen, der, glaube ich, wo du dann auch merkst, so ein der Carpenter der 80er hätte den Film eigentlich in der Form nicht wirklich so gemacht. Das ist das die Fortsetzung / Remake von Die Klapperschlange, Flucht aus L.A. im Jahr, oder? Will ich das so bezeichnen, glaube, er oder? Musste das machen, damit das Franchise nicht... Achso, sonst wären die Rechte... Muss ja alle 15 Jahre, alle 15 Jahre einen Film rausbringen, sonst würde Kurt Russell das an McDonald's verkaufen. Ne? Ja, wahrscheinlich an Kojima. Wahrscheinlich hat ja, Kojima genau, schon die Rechte angemeldet. Ja, genau, Kojima war schon dran. Also, sitzt schon so da. Escape from New York, Die Klapperschlange, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern von John Carpenter, wurde nach langen Flehen und Bitten der Fans nach einer Fortsetzung, auch mit einer Fortsetzung beglückt, im Jahr 1996, die Flucht von L.A. hieß, wieder natürlich mit Kurt Russell in der Hauptrolle. Grundidee dahinter, was war jetzt der Grund, warum er dann da rein soll? Irgendwas mit Computern und Viren, kann ich mich erinnern, oder? Lass mich mal gucken. Der Outlaw Snake Plissken wird erneut vor die Wahl gestellt, entweder einen gefährlichen Auftrag zu übernehmen oder innerhalb weniger Stunden qualvoll an einem injizierten Virus zu sterben. Er entscheidet sich für Ersteres, schwört den Verantwortlichen aber bittere Rache dafür. Und Letzteres wäre auch verdammt langweilig. Ja. Aber in der Ecke sitzt und langsam verreckt. Ja, also es ist komm, bring's um. Ja. Genau, statt explosiven Dingern ist es jetzt ein Virus. Weiter geht's. Also macht er sich auf zur Insel L.A., die nach einem Erdbeben losgelöst von dem faschistisch regierten USA als Ghetto und Gefängnis für unerwünschte Personen und Kriminelle dient. Statt Manhattan hast du jetzt L.A. Ja, als Insel. Ziel ist es, ein Gerät zurückzubringen, welches in falschen Händen den Untergang der Zivilisation bedeuten könnte. Ja, gut. Dieses Gerät wurde von der Tochter des Präsidenten gestohlen und ihrem Geliebten, einem Guerillaführer, ausgehändigt. Ja. Und der Rest wäre Spoiler hier Zeug, aber ich glaube, den kann ich spoilern. Ich scheiße auf den Film, ehrlich gesagt. Ey, der Film ist auch wirklich, wirklich schlecht. Schlecht. Er hakt an allen Ecken und Enden. Egal, ob es die Geschichte ist, ob sie Darsteller sind, die lustlos, also auch Kurt Russell ist echt nicht gut in diesem Film. Er hat keinen Bock gehabt, ne? Ich meine, das ist einer der Filme, der Kurt Russell, glaube ich, dann... der hat ja wirklich zur Riege der Schauspieler gehört, die sehr, sehr viel Geld verdient haben. Ich mag es heute noch nicht glauben, dass Kurt Russell für Soldier 20 Millionen Dollar kassiert hat. Echt? Ja. Ich glaube, die Klapperschlange oder besser gesagt Flucht aus L.A. war einer der Gründe dafür, dass Kurt Russell einer der bestbezahlten Schauspieler dort gewesen ist. Soldier, ich kenne den ganz gut. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ja, als inoffizielle Fortsetzung zu Blade Runner, weil es da ein Zitat gibt, womit man den... es werden die Tannhauser Gates dort einmal erwähnt bei Soldier und schon sehen das Leute als das gleiche Universum wie Blade Runner an. Nee. Oder? Was nicht? War? Doch, nee, was wurde denn? Nein. Oder nicht? Also, wurden die nicht am Anfang klar, die kämpfen da am Tannhäuser Tor, das ist alles. Ja, eben. Ne? Aber darüber hinaus, unter anderem, liegen da auch Wrackteile von der Lewis und Clark, die aus Event Horizon. Ja, ist ja auch Paul W.S. Anderson. Ja, gut, aber das wäre jetzt vermessen zu behaupten, das wäre jetzt irgendwie im selben Universum wie Blade Runner angekommen. Das sind halt einfach Hommagen, oder? Das klar. Ist wie der Alien-Kopf im Predator-Film. Klar, so. Ich will einfach nur die Lächerlichkeit dann, was da für Argumente da teilweise rangeholt wurden, um diesen Film zu legitimisieren, dann daran holen. Oh, ich fand den ja nicht so schlecht. Ich mochte den nicht. Ich mag Event Horizon von Paul. Ich mag Mortal Kombat. Ich fand Resident Evil okay. Mortal Kombat fand ich nur halt okay, furchtbar. Okay. Nur den ersten. Marilyn Manson, super Soundtrack für den ersten Resident Evil. Ja, Ja. Ja. Ja. Oder? Ja. Oder sagst du was gegen den Soundtrack vom ersten Resident Evil? Macht gute Soundtracks. Ich finde diese Anfangsszene im Labor mit den Hunden, die Musik von Marilyn Manson ist echt gut. Ja, okay. Ja, ja, sprechen also, okay, nur von der Musik. Ja. Also das heißt ja überhaupt nicht, dass Resident Evil ein guter Film ist. Ja. Also wirklich, für Gamer ist es ein okay Film. Ja. Und da hört es dann auch auf. Warte erstmal auf den Paul W. Anderson Cast, wo wir dann reden über Punch Drunk Love. Nein, ich habe gerade falsche Paul Anderson. Ja, ich habe gerade den letzten Resident Evil geguckt und das ist alles so fürchterlich. Ja. Das ist alles so. Kommt Wesker ist, sag ich ja. Kommt Chris Redfield und sein Bruder aus dem Knast raus, oder? Nee, falsche Serie. Prison Break. Ja. Flucht, ja, wie ihr merkt schon, weil wir jetzt über lauter Anfälle, wir möchten eigentlich gar nicht über Flucht aus L.A. reden. Weil das obwohl doch eine Szene muss angeführt werden. Die, da, okay. Meinst du Surfen oder ich Basketball? Ich meine die Surf-Szene. Die ist halt, die ist so schlecht einfach, dass sie eigentlich schon wieder gut ist. Das ist halt sein Surf-Ritt mit Peter Fonda. Peter Fonda, glaube ich, ist gewesen, ja. Als Surf-Hippie, alterner Surf-Hippie auf so einer riesen Flutwelle. Warum ist sie da drin? Ich habe keine Ahnung. Die sprengen irgendwas in die Luft und daraufhin wird... Das ist ja auch L.A. Dazu gehört halt auch eine Welle. Ja. Ich muss sagen, oder nicht? Ich dachte, das... Ja. Na, ich will das gar nicht legitimieren. Ich sag nur, da kommt der Gedanke wahrscheinlich her, oder? Ja, aber das ist jetzt mitten in der Stadt oder so, glaube ich. Die ganzen Sachen, die in also man merkt, Flucht aus L.A. ist eben weniger eine Fortsetzung als denn ein Remake in der Form, dass man die Grundelemente wie das Konzept und Setpieces aus dem alten Film genommen hat und modernisiert nach L.A. verfrachtet hat. Weil die Story aber auch so gut war. Im ersten musste man unbedingt noch einen zweiten machen, wo dieselbe Story also verwendet wird. Der Kampf gegen den Snake Plissken, wo du auch dann vorhin erzählt hast, Daniel, der dich so beeindruckt hat im ersten Kampf im Ring dort, der wurde ersetzt zum Beispiel durch ein Basketball-Match. Im da fängt's doch schon an. Ja, das ist wirklich alles verkehrt. Ja. Ich meine, ein Schädel, ein Baseballschläger mit Nägeln auf den blanken Schädel gegen Basketball zu ertauschen. Ist ja, aber hat er wenigstens der Basketballnägel. Ja. Nee. Tisch. Ja, da brauchst du nicht mal drüber. Wo sind die Handschuhe, verdammt? Ich glaube, da gibt es irgendwie, das fand ich schon bezeichnend dort, wenn ein Film so eine Basketball-Szene drin ist, die eigentlich nicht reingehört haben. Nehmen wir mal Alien Resurrection, wo du jemanden hast wie Sigourney Weaver, die geübt hat, rückwärts einen Ball reinzuwerfen. Also da gibt es diese eine der wenigen richtig guten Szenen aus Alien Resurrection. Ja. Doch getrickst. Es war nicht getrickst. Es war echt. Das Problem war, dass der Ball aus dem Bild gegangen ist, dass die Leute denken, dass es getrickst war. Sigourney Weaver hat den Shot gemacht. Ja. Sie hat den Shot gemacht. Zumindest sagen Sie das. Ja. Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Ja. Aber nein. Aber ich schwöre dir, Ball hoch und irgendeiner lässt ihn von oben wieder reinfallen. Ich glaube, die heult, wenn du ihr das dann erzählst, ja, weil die das macht die super, Sonne. Das können wir dann PR-mäßig, können wir dann verbreiten, dass sie das selbst gemacht hat. Aber man sieht sich wegen dem Bildrahmen oben. Dann gehen wir zu den NBA-Spielen und machen Alien-Werbung mit Basketball. Schau dir sowas an, wenn du siehst, dass Snake Plissken da so einen super unmöglichen Korb oder sowas verwandelt, wo du aber läuft und wirft lässig den Ball über. Wo du schlechte, aber 90er Jahre. Kippe im Maul? Mindestens, und Knarre in der anderen Hand. Er macht das mit dem Fuß. Ja, genau, mit dem Laufen. Eben. Also das Problem, Flucht aus L.A., kein Funken Originalität, dumme Setpieces, idiotische Ideen, die da sind, ein lustloser Kurt Russell. Der Look irgendwie billig. Furchtbar. Also, ich weiß eben nicht, wie viel Geld haben sie da reingesteckt. Keine Ahnung, aber es kann eigentlich nicht so viel. $43 Millionen! Wenn hat du das überlegst jetzt, ja, der erste Film 60.000. Nee, nicht 60.000, der war schon, ich glaube, 2-3 Millionen oder so. Nein, ich meinte jetzt nicht. Achso, der war 7 Millionen, oder? Achso, die Klapperschlange war 7 Millionen. Okay, Darkstar meinst du. Ich finde nur einfach 60.000. Genau dieses. Weißt du, die erreichen es erst mit wenig viel zu schaffen. Und dann, sobald sie mit Geld zugeschissen werden, dann kriegen sie nichts mehr gebacken. Ja. Das ist das Komische, was ich nicht verstehe. Ich muss und jetzt das wiederholt sich ja öfter. Ich wusste nicht, dass Flucht aus L.A. auch so teuer war. Ich dachte, der sieht so scheiße aus, weil er halt da wieder keine Kohle natürlich gehabt hat. Aber manchmal kostet es Geld, um scheiße aussehen zu lassen. Vielleicht haben sie auch einfach alles in die eigene Tasche und deswegen sitzt er heute da und lacht. Na, schon. Ich bin echt gespannt auf die Kohle von Ghost of Mars. Ey. Also. Oh, da der bin ich... Der war bestimmt auch teuer. Wir brauchen einen echten Mars. Alter, wir brauchen einen echt. Wir müssen ihn hier bauen lassen. Bis wir einmal dort so weit sind. Also, Flucht aus L.A., würde ich sagen, die erste wirklich große Enttäuschung, die von Gabe da gekommen ist. Ja. Eins, wo ich dann auch wirklich nur, ein Film, wo ich mich gefreut habe im Vorfeld und wo ich einfach nur so mit dem Kopf danach geschüttelt habe. Ich hatte mich auch nicht im Vorfeld gefreut, also ehrlich nicht, das war irgendwas, was ich nicht sehen wollte. Für mich war der Klapperschlange, stand für mich unisono als geiler Sci-Fi-Endzeit-Film von mir aus, aber da wollte ich keinen zweiten Teil haben. Er hat dich aber trotzdem enttäuscht, selbst wenn du nicht dann schaffst. Ja, er hat es trotzdem geschafft, dich zu enttäuschen. Ja. Nach diesem Machwerk aus dem Jahr 1996, sein nächster Film folgte 2 Jahre später, ist einer leider, den ich auch damals verpasst habe und in Versatzstücken hier und da gesehen habe, 1998 mit James Woods in der Hauptrolle, Vampire. Ey, oh, Fantasy Filmfest, habe ich ihn gesehen. Ja. Ich kam zu spät. Ich war noch 3 Plätze frei. Natürlich ganz vorne in der ersten Reihe. Und ich habe mir wirklich ganz außen auf dem drittletzten Platz quasi habe ich den gesehen. Und es war geil. Also ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich kurz nachfragen. Ist doch der, wo sie am Anfang in diese Hütte und dann mit der, also einem das in die Brust schießen, in die Sonne ziehen, oder? Genau, oder? Ja, genau. Das ist schon genau das Ding, oder? Weil ich habe da tatsächlich, es gibt glaube ich mehrere Vampirfilme. Ja, aber der, damit ich die nicht verwechsel. Ja, die werden quasi so aufgekurbelt. Ja, ja, okay, also, aber es fängt an mit der Szene, weil dann genau ist es der, den ich auch kenne, okay. Und ich fand den gut. Ich fand den echt gut. Also ich mag James Woods sehr gerne. Ja, ja, aber Schauspieler, also, gute Intensität mit dem allem, was er macht. Den Film darf man sich echt nur auf Englisch angucken. Auch wenn ich jetzt nicht so der Verfechter dieser, sag ich mal, O-Ton-Anschauerei bin. Mhm. Also nicht dieser vehemente Verfechter wie so manch andere. Nennen wir es jetzt mal Etienne. Ja, genau. Ja, der ist sowieso in, der ist sowieso in den USA, der kann es nicht stören. Ja, gut, ja. E-Punkt, G-Punkt. diesen Film darf man sich nicht auf Deutsch angucken. Mhm. Der Typ, der die Synchronstimme für James Woods auf Deutsch entschieden hat, dem wünsche ich eine Sichelzellenanämie in harmlos oder so an. Ja, aber da bin ich sehr gespannt. Also ich mache mir mal die Arbeit. Ihr hört jetzt mal ein Beispiel von der deutschen Synchronstimme von James Woods. Sie passt einfach überhaupt nicht. Sie passt einfach überhaupt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wer die hat, aber die hat so, normalerweise ist das die Loser-Stimme. Ja, wirklich, wenn du irgendwie die hörst in zigtausend Filmen und da hat es immer irgendeinen Spaß, die hat die Stimme. Das ist auch ganz schlimm für den Synchronsprecher, der ist gecastet eben, der wird als Spasti gecastet. Ja. Er wird ja als James Woods gecastet. Aber also hier als James Woods, mit Ausnahme, aber sonst ist er immer der Go-To-Spasti. Wir brauchen wieder einen Spasten. Ich weiß nicht, kennt ihr Salvador? Wo er den Fotograf spielt, der nach Südamerika fährt. Die Stimme, das ist die James Woods Stimme. Die Stimme in Casino. Das ist die James Woods Stimme. Ja. Und da dieses helle Piepszeug, was er da abgibt, furchtbar. Nimmt dem Film alles. Wirklich alles. Schade, James Woods hat wirklich eine einnehmende Stimme im Original. Genau, genau. Ja. Und das ist ja. Und James Woods hat eine echt coole Stimme im Original. Oder ja, hier selbst die von hier Auf die harte Tour mit Michael J. Fox. Ich liebe Auf die harte Tour. Ich liebe den auch. Super Film. Super Film. Einer der dümmsten Bösewichte am Computer und allem drum und dran. Gut. Aber Auf die harte Tour ist super. Echt großartig. Großartig. Ja. Kennst du den? Ja, klar. Ich habe gerade heute die Michael J. Fox Folgen von Scrubs gesehen und musste daran denken, was für ein geiler Schauspieler das auch ist. Also einfach ein sympathischer, cooler Typ, der sogar jetzt, wo er dann auch schon älter geworden ist, klar, er macht ja nur noch kleine Rollen und ist ja auch klar, warum, aber selbst als Älterer merkt man, der könnte immer noch geil schauspielern eigentlich, den würde ich gerne wiedersehen, so ist es halt leider nicht möglich, aber man merkt es dann, wenn man ihn mal sieht, ausgewählte Rollen, die er noch macht, dann sieht man es einfach, dass der cool ist. Ja, es ist schade. Sowas wie eben ein Auf die harte Tour, selbst im geringeren Maße mit, The Secret of Their Success, das Geheimnis unseres Erfolgs. Ja, mit der unsterblichen Szene mit Yellow, dann unterlegt. Wo die dann immer durch die Badezimmer, dann durch die Schlafzimmer dann hin und her gehen. Ich mochte auch Doc Hollywood. Und Doc Hollywood. Fand ich ein bisschen schmalzig, aber ja, schlecht. Ja, aber ich fand diese Kleinstadt, dieses Kleinstadt-Atmosphäre, was er da aufgebaut hat, also was er da aufgezogen hat, fand ich schön. Aber er wäre sicher nach Doc Hollywood auch irgendwann abgerutscht in dieses noch schmierigere. Doch recht früh Doc Hollywood. Das war ja sogar noch vor den Back to the Future 2 und 3 oder kurz danach. Nein, ernsthaft? Ich glaube schon, ja. Dann hat es sich erledigt. Ich dachte, er wäre später gekommen. Ja, nee, da wollte er noch schon so ein bisschen in diese Romanzen-Schiene. Ja, ich meine, bevor er dann eben sich für lange Jahre, in die ich hier Spin City, Chaos City auf Deutsch, in die Rolle begeben hat. Das waren so seine letzten großen Filmrollen, wo er noch im Film war, auf die harte Tour, die Doc Hollywood Sachen und so weiter und so fort. Und schon war dann im TV-Business verharrt. Bis eben dann, wir wissen ja. Aber ich sag ja, auch wenn ich weiß, dass Gregor gleich hier vehement protestieren wird. Oh. Ich sag ja, auf die harte Tour ist sein Opus Magnum. Ja. Hey, ich finde auf die harte Tour super, aber ja. du kannst keinen Back to the Future Fanatiker sagen. Ja, ich will sie auch gar nicht miteinander vergleichen. Ich sag nur, Ohlala. Losgelöst. Ohlala. Ja, aber wir sind bei Carpenter. Ja. Ja. Wie kommen wir eigentlich von, nee, egal. Ja, ist in der Zukunft bei euch alles schwer. Es wäre eigentlich schön gewesen, wenn wir jetzt noch eine Überleitung von Michael J. Fox beziehungsweise auf James Woods. Ja, Michael J. Fox, apropos Vampire. Apropos. Nein, also ich habe den Film leider nicht so präsent, würdest du sagen, ist das auch einer, der sich nochmal lohnt nachzufahren? Ich habe den eigentlich als coole Grundidee empfunden, weil James Woods als Vampirjäger, ich bin Vampirfilm-Fan, ja, also jetzt nicht der glitzernde Vampir der Neuzeit und die alle aussehen, als ob die gerade als Unterwäschemodels vom Cover gestiegen sind, aber dieses 80er, 90er Jahre Vampirfilmzeug, wie zum Beispiel hier Fright Night oder die klassische Form von Fright Night zum Beispiel oder auch sowas, das ist eigentlich genau mein Steckenpferd und würde es sich lohnen, dass ich den nochmal nachhole? Vampire mit James Woods? Ich fand den cool. Ich fand den auch cool. Also ich habe ihn jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich weiß, ich fand den cool. In der ungeschnittenen Fassung auf jeden Fall. Auch wenn du jetzt nicht so der Splatter-Freund bist, aber wenn Velek da quasi seine Hand in den einen Typ reinrammt und ihn quasi so in zwei Hälften reißt, sieht einfach gut aus. Gegen ein bisschen Splatter habe ich nichts. Na, ich muss ja mal gucken, ob ich es vertrage. Ich bin auch Riesenfan von Near Dark. Habe ich hier auf Blu-ray. Ja, und den habe ich auch auf DVD original. Mhm. Ich bin ein Riesenfan von Near Dark und ich mag halt dieses staubige Vampirbild irgendwie und das fand ich cool, ich fand's geil, ich find's cool, wenn die Vampire aus der Erde da rauskommen und es ist auch so simpel naheliegend irgendwie, klar, was machen die? Die buddeln sich halt ein, ne? Natürlich, klar. Die haben halt keine Gruft, keinen Sarg. Eigentlich logisch, so. Ja, was willst du sonst machen? Ja, die buddeln sich halt ein, super cool, ja, und dann kommen sie halt da schön raus und also ich mochte auch den der war zwar ein bisschen angewärmt, sag ich jetzt mal, der Obervampir, aber ich fand den fand ich den cool. Das gehört ja. Interview mit einem Vampir. Das und ja, ich meine, es war eine absolute Ausnahmezustand, Stimmung im Kino, als Daniel Baldwin irgendwie gebissen wird. Yes. Und daraufhin seine Heckler und Koch irgendwie leer ballert, um sich den heißen Lauf quasi auf die Wunde zu brennen, ja. Also seine Wunde zuzubrennen. Damit er sie zumacht? Ey, super geil. Ich meine, ehrlich, da kannst du nur schreien, wenn du sowas siehst. Ja. Schon sehr gut. Das sind kleine Ideen, die, glaube ich, das dann nochmal ausmachen. Okay, dann war Vampire wohl die Ruhe vor dem Sturm sozusagen, weil jetzt kommen wir zum Film, er hat sich nach Vampire 3 Jahre also Zeit... Also nach Vampire dachte ich oder hast auch du da so, noch was? Nee, ich wollte eigentlich nur, also auch nochmal als Zusatzkleinen sagen, nach Vampire dachte ich echt so, oh cool, Carpenter sowas... Hat sich ein bisschen gefangen, ja? Ja, also wenn er sowas nochmal irgendwie hinkriegt, dann ist es ja doch nicht irgendwie alles verloren, so, ja, also beziehungsweise da war man nicht irgendwie, da hatte man noch nicht geahnt, was auf einen zukommt. Du Schatz, ich habe 3 Karten fürs Kino heute Abend. Kommst du mit? Wie heißt denn der Film? Wenn rosarote Herzen träumen. Nein! Meine Damen, wie kriegen Sie Ihren Mann dazu, sich einen romantischen Film mit Ihnen anzusehen? Ganz einfach. Mit dem neuen Östrogenpflaster aus dem Hause Effiminata. Aber mein Mann würde niemals Östrogenpräparate nehmen. Kein Problem. Das Effiminata Östrogenpflaster transportiert den Wirkstoff direkt durch die Haut ins Gefäßsystem. Abends heimlich in die Leistengegend ihres Gatten geklebt, entfaltet das Pflaster sofort seine Wirkung. Du Liebling, ich habe mir überlegt, ob wir uns ein Schmusekätzchen anschaffen sollen. Jede Woche bekommt ihr Mann eine höhere Dosis Östrogen verabreicht. Bis schließlich... Du Schatz, heute läuft Weinende Herzen im Sommerwind. Den schauen wir uns doch an, oder? Ja klar, aber nimm genügend Taschentücher mit. Allein der Titel klingt ja schon so traurig. Aber auch im Alltag werden Sie und Ihr Mann neue Gesprächsthemen entdecken. Schatz, findest du, mein Busen ist zu klein? Östrogenpflaster von Effiminata erweckt die Frau in Ihrem Mann. Gut, wir sind zurück von einer kleinen Pause mit einer kleinen Stärkung. Funktionieren die Mikros? Mach mal. Ja, geht. Wenn jetzt jemand direkt hier zu dieser Stelle spult, denkt er, was zum Teufel ist da gerade passiert? Ja gut, das wirst du ja hoffentlich... Ein kurzer Geschlechtsakt. Ja, also da hat selbst, da hat's, Ein ganz kurzer. Da hat selbst die Hardware leicht davor sich geschämt, über den Part mit aufzunehmen, über den wir gleich sprechen wollen. 3 Jahre nach Vampires kam 2001 vielleicht der Film, der mich ja noch mehr enttäuscht hat, wesentlich mehr als Flucht aus Alien aus dem Jahr 1996. Das war Ghosts of Mars. Ja, ich habe ihn gesehen, fand ihn direkt scheußlich, habe nur noch so eine verwaschene Erinnerung und weiß eigentlich nur noch, dass alles wirklich mega schäbig aussah. Also es ja, war wirklich, ja. Ey, war wie wenn ich mit der Kamera von meinem Vater irgendwie im Keller was filme. Ungefähr so, halt ganz viel Rot, ganz viel mit Licht. Klar, es war ja auch Mars und so. Es hatte auch irgendwie, also die technische Errungenschaft auf dem Mars irgendwas zu haben, die hat sich für mich da jetzt in der Optik nicht sonderlich erschlossen, sondern es war irgendwie okay, die laufen halt auf dem Mars rum. Nee, laufen in einem roten Studio. Die laufen in einem roten Studio. Ja, ja, okay, das ist natürlich noch. Ja. Ich habe nicht wirklich gedacht, dass die auf dem Mars sind. Also, Ghost of Mars als Geschichte hat der Film quasi, ja, der erste Ausflug, den John Carpenter als Regisseur in den Weltraum direkt gemacht hat, obwohl er sehr viele Filme mit fantastischen Elementen, mit Aliens und sowas hat, das haben die bisher immer auf der Erde gespielt. Bis auf Darkstar. Bis auf Darkstar. Oh, seine Rückkehr in den Weltraum. Ja. Aber der hat ja wirklich nur auf einer Raumstation und mit Sternenfeld sozusagen dann dort gespielt. Ich glaube jetzt nicht, dass der war der auf dem Planeten? Nee, Darkstar? Nee, ich glaube nicht. Jedenfalls hat man mit das, was ich vorhin meinte, dass langsam so die visuelle Wertigkeit der John Carpenter-Filme abgenommen hat in den 90ern, plus die Tatsache, dass er jetzt eben nicht ein reales Setting sozusagen hat, was er dann auskleiden kann mit seiner Art, es zu machen, sondern wirklich hier ein richtiges Filmset und ein richtig fantastisches, also so übernatürliches Filmset schaffen muss, was es nicht in der Realität gibt, eine Marsoberfläche. Mit den Mitteln, mit der Art, wie John Carpenter arbeitet, wahrscheinlich im Vorfeld dachte er, das wird alles total cool, ne? Dann nehmen wir so ein bisschen, wir schütten roten Sand in ein Studio. Kriegen wir viel billiger hin als die anderen mit ihren Effekten. Genau, die und ihre Effekte. Ha! Ha! Ja. Sag ich da nur. Total Recall. Total Recall und so weiter. Ey, und der Total Recall ist ein Film, der hat 13, 14 Jahre früher stattgefunden als Ghost of Mars. Ich kann kaum glauben, dass es ein 2001er Film ist. Wenn man sich das mal im Vergleich anguckt. Ja. Und der sah ja auch schon, sag ich mal, ein bisschen kulissenhaft aus, so wie viele Werbefilme. Klar, aber so ultra kulissenhaft wie Ghost of Mars darüber gekommen ist, die Grundidee hinter dem Film ist gewesen, der Film beginnt, glaube ich, mit einer Gerichtsszene. Mit einer Gerichtsszene, wo unsere Hauptdarstellerin des Films auf der Anklagebank sitzt und dann den ganzen Film in Rückblenden erzählt. Wichtig. Ja, stimmt. Und das ist ja auch schon immer geil. Ja, also du siehst natürlich ein Stilmittel, wo du sagst, okay, oh, wir bauen damit Spannung auf. Die Hauptdarstellerin hat irgendetwas gemacht, irgendwas ist passiert und steht jetzt unter Anklage. Ne, und die muss sich dann dort erklären. Hauptdarstellerin ist Natasha Henstridge, die Species. Die Hauptdarstellerin gewesen. Ja. Einen der schlimmsten Monsterfilme aller Zeiten. Der erste Species? Der erste geht doch. Ja. War das Verhoeven? Wer hat da nochmal Regie gemacht? Nee. Species? Nee, das war nicht Verhoeven. War das nicht irgendein bekannter Regisseur, der Species gedreht hat? Auf jeden Fall als sehr schäbige, billige Alien. Also ich wusste nur, dass die Kernfeatures von Species Giga. Der das Vieh entworfen hat. Das war's. Giga hat dort die Designs gemacht. Und, daran haben sie es verkauft. Natasha Henstridge, die sich halt die blank zieht. Das ja, genau. Inklusive Sexszenen und dann verwandeln ins Alien und Leute kaputt hauen. Also Natasha Henstridge hat... Und einem Forrest Whitaker, der wirklich die dümmsten Dialoge der Filmgeschichte ablässt. Sie war hier. Sie hat Angst. Sie ist weg. So in einer direkt in Konkurrenz wahrscheinlich zu Chris Klein in The Legend of John Lee. meine Lieblings oder besser gesagt die schlimmste Rolle oder Verkörperung eines Charakters Chris Klein von American Pie als Charlie in The Legend of John Lee als Polizist, der gerade den untoten Geist von Nicolas Cage kanalisiert und versucht so Schauspielern wie er. Mit der Frisur von Nicolas Cage. Forrest Whitaker hat wohl auch dann ja in so einem Kackfilm, wo er normalerweise ganz gut ist, obwohl der hat auch wirklich einiges an schlechten Filmen gemacht, fällt mir gerade auf, ne? Battlefield Earth als einer der Aliens. Ich lese gerade, dass Jason Statham eigentlich, lustig, weil ihr das vorhin mal erwähnt habt, Eigentlich sollte er diesen Desolation Williams spielen. Das war's gewesen. Und wurde dann aber, weil Ice Cube natürlich mehr Star Power hat, quasi, weißt du? Genau, lass mich kurz die Geschichte rekapitulieren, bevor wir in die Charaktere gehen. Natasha Henstridge ist die Hauptdarstellerin des Films, ist eine Polizistin oder hat auf jeden Fall so einen Sicherheitsjob auf dem Mars, wo ja dann dort Minenarbeit oder sowas irgendwas gemacht wird. Und es ging darum, die Kommunikation mit einem der Minenarbeiterlager war abgebrochen mit der Hauptstation. Es wurde Natasha Henstridge hingeschickt, um dort nach dem Rechten zu sehen, was dort passiert. Die ursprünglich gespielt werden sollte, bis kurz vor Anfang von Courtney Love. Das hätte ich ganz ehrlich. Die hätte man direkt oben auf dem Mars lassen können. Auch. Ja, die hätte wahrscheinlich irgendwann nicht gemerkt, dass es ein Filmset ist. So. Ja, lass mich hier. Aber der hätte ich die asoziale Polizistin abgenommen. Vor allem, es beginnt der Film ja auch damit, dass die Hauptdarstellerin, also Natasha Henstridge, der Charakter gleich in einem anderen Licht gesetzt wird. Während die mit dem großen Zug hinfahren, sie und ihre Polizistenkollegen, um nach dem Rechten zu sehen dort, pfeift sie sich gleich Drogen rein. Ne, und das sozusagen, oh, sie ist keine perfekte, saubere Heldin, sondern Shades of Grey. Ja, she's a flawed character. Sie ist eine, man weiß nicht, Grauzonen des Charakters werden ausgelöst. Wenn das jemand wie Courtney Love gewesen wäre, ich glaube, die hat doch die Abgewracktheit schon damals gehabt. Und das, nee, ich sag ja auch schon damals, das ist ein 2001er Film, verdammt. Ich habe das Gefühl, der ist Anfang der 90er entstanden. Also lustigerweise, ich lese auch gerade, dass John Carpenter hat ja danach auch Burnout bekommen. Und hat ja wirklich 9 Jahre lang nichts gemacht. Das finde ich, sagt alles. Ja, auf jeden Fall, die Natasha Henstridge fährt dorthin und findet, mit ihr dabei sind unter anderem Jason Statham als Sicherheitsoffizier und noch ein paar andere Leute, die sozusagen mit dort auf dem Rechten sind. Die kommen dort an und dieses Minenarbeitercamp ist komplett ausgestorben. Erstmal, die finden keinen. Bis auf ein paar durchgeknallte Leute in einer Gefängniszelle, die dort reingeworfen wurden, und der andere Hauptdarsteller des Films, das, was du vorhin meintest, der eigentlich von Jason Statham hätte gespielt werden sollen, aber der war zu dem damaligen Zeitpunkt noch unbekannt, gecastet in der zweiten Hauptrolle des Films Ice Cube, nicht Ice-T. Ice Cube als Schwerverbrecher Jackson Jones, ne, keine Ahnung, wie war das nochmal? Desolation Williams. Triple X. James Desolation Williams. Dass die auch alle James heißen. Alle Menschen im Fernsehen heißen James. Also, oder Jack. Dieser James Desolation Williams ist ein ganz, ganz schwerer Hund auf dem Mars und wurde dort eingeknastet. Zu seinem Vorteil eingeknastet, weil er ist einer der wenigen Überlebenden dort auf der Station. Alle Leute sind nämlich umgebracht worden von, und jetzt kommt es, ja, willenlosen Arbeits-Zombie-Sklaven aus der Hölle, dämonisiert. Und es ist nicht mal gelogen. Nee, naja, es ist halt die Story von Doom. Also, es ist die Story von Doom. Man gräbt, man hat zu tief gegraben. Ja. Dann kam das Böse. Genau, Orks. Das, was ich mir gewünscht hätte in dem Film als Fan der Spiele von Anno dazumal, endlich mal ein Film, der eine gewisse Art von Doom-Feeling, von Doom-Setting dann sein kann, Jahre bevor der eigentliche Doom-Film gekommen ist. Der Ansatz, der dort gewesen ist, dass diese Minenarbeiter irgendwas freigelegt haben, was Geister von Aliens, die auf dem Mars geschlummert haben, sind entfleucht, no, oder? Geister von Aliens, die dort entfleucht sind und die Menschen dann besessen haben und dort ihre, sagen wir mal, das Gelüste. Waren auch noch Geister, ja? Ja, es waren Geister, deshalb jetzt auch Ghosts of Mars. Ghosts of Mars. Es sind also klar, es ist eine Geistergeschichte an sich. Diese Geister haben dann die Minenarbeiter besessen und haben dort dann ihre Gelüste ausgelebt, die daraus bestanden, Kannibalismus und Leute umbringen und alles. Und im Grunde wird daraus ein bisschen vielleicht in Anlehnung zu Assault on Precinct 13 bisschen so eine Belagerungsnummer dann draus. Du hast auf der einen Seite die Leute, die da gekommen sind und wieder dann flüchten wollen mit der Tasse Henstridge und so weiter und so fort und die Handvoll Überlebenden, plus du hast die von den Geisterbesessenen und das Element, dass natürlich auch die Geister hin und her wechseln können in die anderen Leute. Ah, wie in einem Videospiel. Ja, was dort, wo du merkst, wo John Carpenter dann versucht, sich selbst zu zitieren, die Point-of-View-Sicht, was du aus Halloween zum Beispiel kennst, wurde dort natürlich auch gemacht, nur dort fliegt die Kamera rum, weil es ist ja Point-of-View von den Geistern. Und dann geht zum einen Charakter und guckt ihm ins Gesicht und guckt dem anderen Charakter und bevor er dort reingeht. Und dann auch wieder das Element von das Ding, ne? Dann waren manche von den Geistern besessen und wusstest du eben nicht, sind die jetzt besessen oder sind die nicht besessen. Du weißt nicht, wer Freund oder Feind ist. Wie so eine Art Best-of der besten Elemente aus seinen guten Filmen. Film, nur zusammen vermengt zu einem großen Haufen stinkender Filmscheiße. Ja. Und Ice-T in blauen Tarnholen. Ice Cube. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, wo man anfangen kann, wirklich an diesen Film irgendein gutes Haar zu finden. Die Cast ist in Teilen verschenkt, weil so jemand wie Jason Statham haben wir später gesehen, dass der echt gut was leisten kann. Und der ist verschenkt in der kleinen Nebenrolle, die er dort hat. Genau, er wäre auch als Knasti deutlich besser gewesen, für das er ja ursprünglich scheinbar gedacht hat. Genau, Ice Cube spielt eben die typische Ice Cube-Rolle, wo er nochmal ganz, ganz dick aufträgt. Und dann der Ice Cube einfach in einer anderen, mit einem anderen Namen ist, Desolation Williams. Der macht immer auf Gangster, aber ich finde, der ist einfach nicht Gangster. Also für mich ist der nicht Gangster. Alter. Ja, okay, ja. NWA, Mann. Nigga with Attitude. Ja, aber das ist auch 80.000 Jahre her halt. Ja, aber ey, Straight Outta Compton. Ja, aber als ob der da heute noch rumhängt. Ja, was für ein Quatsch. Aber nicht so, also, Daniel, du musst dann auch nachvollziehen, für viele Leute ist Ice Cube von heute wird assoziiert mit sind wir schon da? Ja, sind wir schon da. Und der hat nur wirklich hart genug an diesem Image gearbeitet. Ja, okay. Und bei Ghost of Mars? Ja, damals vielleicht war er noch ein cooler Rapper. Ghost of Mars, natürlich, ich verstehe, warum sie Ice Cube dann dort genommen haben. Ich fand ihn aber trotzdem... America's Most Wanted. Ja, ich kenne die Okay. Jetzt mehr Bitchen über Ghost of Mars. Nein, die Cast hat vorne und hinten nicht zusammengearbeitet. Die Versatzstücke, die in die Story reingepackt wurden, waren nicht gut. Und was mir ultramäßig auf die Nerven gegangen ist, ne, und das ist als jemand, der eben mit Fernsehen und so weiter zu tun hat, ein Stilmittel ist eben, wenn du eine so den Verlauf von Zeit darstellen willst, machst du eine weiche Blende zwischen zwei Szenen. Mhm. Ja, das deutet an, okay, wenn es so weich ist, dann ist dann Zeit zwischendurch vergangen. Dieser Film wird von Natasha Henstridge in Flashback sozusagen erzählt, hat also in der Vergangenheit stattgefunden und dort werden immer dann so Gedankenpfürze sozusagen von ihr in der, ich muss gerade an die Szene denken und das ist dann da passiert und quasi fast jeder Übergang dieses Scheißfilms besteht aus einer weichen Blende. Ja, und dann kann ich mich erinnern, ich ging zur Tür, aber ich ging dann nochmal daneben und setze heißes Wasser auf und dann gehe ich wieder zurück zur Tür und dann siehst du auf einmal eine Szene, wie sie heißes Wasser auf, also wieder zurückgeht. Also das wäre so symptomatisch, so eine Art von Szene. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, wahnsinnig. Das ist quasi wie so die moderne RTL-Berichterstattung, nee, die Dokutainment von RTL, wo immer noch gesagt, zum dritten Mal gesagt wird, bin sauer. Rita S. ist sauer. Dann Kai Bönke, der Rita heißt, S, die ist ja sauer. Aber ganz schön sauer, ja. Ja. Und dann nochmal auf fix, Rita ist sauer. Und das unterscheidet, so läuft das heutzutage. Und das ist ungefähr Ghost of Mars in seiner Narrative. Ja, es ist echt merkwürdig. Ein Film, wo der trotz des simplen Ansatzes oder sowas irgendwas hätte sein können, ist ein echt langweilig, schlecht inszenierter, billig aussehender Haufen Simmel-Leutscheiße. Ich fand am schlimmsten, ich musste kalt drüber schreiben. Das war meine... Fast so schlimm wie Kingdom Hearts, ja. Das war, glaube ich, doch zu meinen ich sage jetzt mal, Yellow Press-Zeiten. Ja, wir wollen es nicht nennen. und ich hatte dieses Scheißbild vor mir. Das ist irgendwie so eine... Da waren diese ganzen weißen, bleichen Zombies da aufgereiht. Ja. Oder Geister aufgereiht, ja. Oder wie du es nennen willst. Die Zomburgers. Ich fand sie einfach nur scheiße. Und ich hatte dieses Bild und es war, glaube ich, Film der Woche. Ich weiß nicht. Musstest du das machen? Das Ding ist ja auch, ich meine, für die Zielgruppe, denke ich mal, wird es den einen oder anderen Nerv treffen. Und du hast auch nicht jeden Film, irgendwie jede Woche irgendwie so einen geilen Film. Und das war halt so, das passt, das hat drauf gepasst. Du hättest natürlich denken, Zielgruppe, John Carpenter, könnte man machen, bevor du den selbst vorher gesehen hast. Ja, und ich habe nur dieses Bild gehabt und gedacht, oh mein Gott. Ja, das kann er noch nicht wirklich ernst meinen. Und dann, als ich mir dann so die Pressemitteilung und die Pressemeldung vom Inhalt irgendwie durchgelesen habe, habe ich gedacht, nee, das will ich nicht sehen. Das will ich echt nicht sehen. Und ich habe es auch erst Jahre später dann gesehen. Die Kuriosität hat dich dann aber doch irgendwann mal überwunden. Ja, irgendwann schon, aber das war dann auch irgendwie, weil er dann irgendwo gerade lief oder weil er im Fernsehen läuft. Ähnlich bei mir. Ich hatte, glaube ich, dann noch genug Hirnschmalz im Kopf, dass ich den nicht im Kino gesehen habe und mich nicht dann dorthin begeben habe. Nee, im Kino auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch nur, es waren Videotheken. Das waren Videotheken, ich glaube fast schon sogar eine DVD schon damals. Ja, oder DVD, wo man wirklich nach der Hälfte aber auch eigentlich nicht mehr richtig hinguckt, weil man kann es einfach nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, probiert, den zuletzt nochmal zu gucken rein, weil ich noch eben ein Fable für Trash-Filme habe. Ich habe es echt nicht durchgehalten. Ne? Das ist echt schade. Trash kann ja gut sein, aber... Ja, aber also das ist wie dieser Uwe Boll-Trash, der dich halt nur noch... Der fuckt dich nur noch ab, gell? Ja. Der macht dich nur noch wütend. Hör auf, mir so einen Scheiß zu verkaufen. Ja, ja. So dieser Kampfball und The Dark, wo vorher erst noch 5 Minuten Text, stimmt, und dann dieser schlechte Kampf. Und dieser dumme Kampf. Und da kannst du schon abschalten. Wo du denkst, die haben so viel Aufwand reingesteckt und Kammerarbeit und Leute, gab's, das ist schon scheiße. Hast du den Uwe Boll-Podcast? Hatten wir ihn schon? Nee, natürlich nicht. Ey, da müssen wir alle dabei sein. Da müssen wir sowieso sein. Da können wir, glaube ich, ich muss mal mit Wolf nochmal quatschen. Der hat ja kürzlich ein Interview mit ihm nochmal geführt. Ja, stimmt. Ein Telefoninterview mit Uwe Boll geführt. Vor einigen Wochen. Ich hatte ja ein Live-Interview mit ihm, es war großartig. Du hattest schon das Vergnügen. Ich hatte, er ist ja ein gefragter Mann, du kriegst ja ihn ja nicht so leicht. Aber wir müssen Uwe Boll nochmal ranholen. Aber irgendwas. Uwe Boll, der ist für sowas, ist der immer zu haben. Ja. Ich meine, er hat uns damals angeboten, dass wenn wir Bock haben, sollen wir uns mal melden, dann hätten wir hier Statisten bei Blood Rain 3 machen können. Im Auftrag des Teufels. Er braucht noch Nazis. Ja. Wir brauchen Nazis. Sehr gut. Ja. Da kommst du in Deutschland weit mit, wenn du als Nazi auftrittst. Gut. Stell ich mir deinen ein. Nazi-Vampire, glaube ich. Okay, ja. Okay, nee, Nazi. Okay, dann stelle ich dir mal deinen IMDb-Eintrag in Zukunft vor. Regie bei uns in der Sendung plus Nazi-Offizier. Ja, Nazi-Vampir. Ja. Vampir ist wichtig. Da steht, glaube ich, bei Uke in IMDb. Der hat in irgendeinem Kurzfilm irgendwas gespielt. Ja, ja, doch, stimmt. Der Uke hat schon. Nicht Vampir, ein Zombie hat er gespielt. Mhm. Vampir, glaube ich. Deutschen hat er bestimmt auch schon mal gespielt. Ja. Und irgendwas sagt man auch mit Nazi-Offizier, oder nicht? Ich muss das nochmal nachchecken nachher. Ghost of Mars auf jeden Fall wirkte wie eine sehr, sehr lustlose und quasi schon resignierte Arbeit von John Carpenter. Nee, das war eigentlich schon fast Zuschauerverachtung, die einem da. Der alte Mann und der Film. Ja, sowas machst du eigentlich. Jawohl, Zuschauerverachtung, das war zu hart. Ja, der hat wahrscheinlich die Kohle eingesteckt. Ich behaupte einfach, der hat die Kohle eingesteckt. Nee, ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt und musste das irgendwie abdrehen. Ja, aber du drehst doch nicht einfach mal, wenn du keinen Bock hast, drehst du den Film nicht, oder wie? Da muss irgendwas gewesen sein, eben, dass er wirklich resigniert hat. Resigniert hat vor dem, weil ich sehe nichts, was in dem Film sehe ich nichts, was ein Carpenter-Film ausmacht. Nicht diese Liebe zum Detail, dieser Aufwand, der dort reingegangen ist. Die einzige Ausnahme hier ist Soundtrack. Carpenter hat wieder am Soundtrack gearbeitet. Diesmal auch nochmal viele Heavy-Metal-Geschichten dabei, Anthrax, Buckethead hat dafür noch was gemacht und so weiter. Aber sogar ganz Roses. Das war furchtbar. Es war sehr aufgesetzt. Ja, sehr, sehr aufgesetzt. Furchtbar. Du siehst diese geschminkten Voodoo-Priester-mäßigen Figuren, die da rum, und dazu hast du Schwermetall dann drin. Es wirkt merkwürdig. Das muss ich als Metal-Fan dann sagen. Sehr, sehr merkwürdig. Noch dümmer war, dass dieser Film ist gerade in diese Phase reingefallen, wo dann Mars sozusagen das Thema von Hollywood war. Mission to Mars. Dieser Film kam ein Jahr danach, nachdem diese Filme bereits wirklich, und die hatten ein Budget. Ne? Die hatten aber auch nicht wirklich Erfolg. Nee, Erfolg hatten sie nicht. Ne? Sahen aber schon besser aus. Sahen ganz gut aus eigentlich. Ja, die drei Filmdoppelschläge aus den 90er, 2000er. Du hattest die zwei Meteoreinschlagfilme. Ja, genau. Deep Impact und Die Pinke und Armageddon. Welche? Robin Hood hatten wir auch zwei. Ja, mit Kevin Costner und den mit Patrick Bergen. Der ist ein bisschen untergegangen, weil der Kevin Costner... Okay, den hatte ich... Und natürlich den mit dem Fuchs von Disney. Ja, aber das war schon mal 50 Jahre her. Okay, Robin Hood, dann sind es vier, dann gab es die Meteorsachen, dann gab es die beiden Vulkanfilme, Volcano und Dawson's Creek wollte ich jetzt sagen. Ja, Moment, Dawson's Creek, wie ist es nochmal? Da gab es nur Pickelvulkane, die ausgebrochen sind. Crimson Tide, nee, welcher war der mit Pierce Brosnan? Mann, das war diese... Mit dem See. Dante's Peak und Volcano und dann die beiden Mars-Filme Mission to Mars und Red Planet, die fast zeitgleich eben erschienen sind. Und Ghost of Mars war eben dann ein Jahr danach und wirklich... Zu spät. Ja, hätte aber auch nicht viel gebracht. Ja. Also das hätte auch vorher deine Vorstellung über den Mars nicht wirklich erweitert. Ja. Also so wie er aussieht. Eben, du hast es gesagt, Simon, der ist, der John Carpenter ist nach Ghost of Mars. Also das muss diesmal also so eine Effekt. Spätestens da. Nee, da war es wirklich. Burnout. Absolut, spätestens da. Achso, du meinst das jetzt mit dem Burnout? Genau, das meinte ich. Danach war er erstmal wirklich weg. Er ist hier aufgeführt kurz 2002 als Produzent von Vampires Los Muertos, wahrscheinlich die indirekte Fortsetzung zu dem Vampires-Film. Nee, ja, nicht ja, die indirekte, es ist die direkte. Es ist die direkte? Ja, ist, glaube ich, sogar mit John Bon Jovi. Ja, stimmt, der ist mit John Warum kenne ich der diesen neue, Film nicht? Der ist der neue Vampirjäger in dem Film. Stimmt eigentlich. Ich, da warum kenne ich gedacht, diesen Film nicht? Dass du den kennst. Ich dachte, der hat doch nur in diesem Werwolf-Film doch mitgespielt, oder? John Bon Jovi? Ja, Wolf Creek, oder wie heißt der nochmal? John Bon Jovi hat mit mehreren Filmen schon mitgespielt. Er hat in sehr, sehr vielen, aber ich habe ihn jetzt halt horrorfilmmäßig nur da aus dem... Wolfkrieg war das? Nee, Wolfkrieg ist doch dieser Australier. Nee, oder Wolfen oder irgendwas mit Wes Craven, der, glaube ich, gedreht hat. Du meinst den mit der roten Maske, glaube ich. Ich glaube schon, ne? Ja, ja, aber der hat weder was mit Wolf noch mit Krieg, glaube ich. Ich weiß Wolfkrieg nicht mehr. Ist der australische Film. Das ist der australische? Ja, austauschbare Horrortitel. John Carpenter war ausgebrannt und ich muss auch sagen, ich brauchte dann auch wirklich eine Pause von John Carpenter nach Ghost of Mars. Nach einiger Zeit. So schnell lasse jemand fallen. Interessant. Ja. 10 gute Filme gemacht, ein schlechter Back. Nicht ein schlechter, ja, nein, 10 geile Filme gemacht und dann Ghost of Mars. Ja, das ist schon ein Fund. Das ist da wie wenn er privat zu dir nach Hause kommt und dir auf den Tisch kackt. Das ist ungefähr gleich so. Ich glaube, ich würde Fotos machen und sagen, guck mal, wer mir auf den Tisch kackt. Twittern. John Carpenter hat gerade auf meinen Tisch gekackt. Ja, ich meine, das ist ja das Ding. Ich meine, er hat wirklich so geile Filme gemacht und dann kommt sowas wie Ghost of Mars und da fragt man sich, ey, Typ, was los? Ja, also willst du nicht mehr? Sind sie Drogen? Ja. Was war? Ist Liebeskummer. Ja, genau. Irgend gilt es irgendwas zu verarbeiten. Offensichtlich Burnout. Ja, sollte also, vielleicht nicht doch eine Pause machen. Und ich meine, ey, dann gönnt man sie ihm auch. Ja, ich habe nichts, ich gönne sie ihm und auch. Irgendwann vergisst man halt leider dann doch, dass er schon lange keinen Film mehr gemacht hat. Ja, ja. Produzent lese ich hier, The Fog, also das Remake. Ja, alles nur so halbarbeitig. Dann ging es halt um Lizenzgelder da später, also erstmal nur noch. Ja. Und ich meine, die haben ja alles dran getan, um irgendwie ihm so gut es geht, Kohle in Rachen zu schieben. Und ich denke, also er hat eben bis Ghost of Mars hat er eine Filmkarriere, wo er 30 Jahre lang Filme produziert hat, auch wenn es jetzt nicht alles die 150 Millionen Dollar Blockbuster gewesen sind, wo er ein ultra großes Einspielergebnis da gehabt hat. Denke ich mal, war es jetzt nicht eine finanzielle Sache, wo er sagt, ich muss jetzt Film nach Film nach Film drehen. Ich schätze ihn, also ich schätze ihn jetzt einfach mal nicht als deren, der das Geld mit den Händen zum Fenster rausgeworfen hat. Dass er da auch jetzt nicht unbedingt nötig hatte und wenn er sich nicht danach fühlt, Filme zu drehen oder einfach davon ausgebrannt ist, dann nimmt er sich eben diese Auszeit und hat sie sich auch dann verdient. Ja, aber ich glaube, der war wirklich, er musste machen und er war am Ende und er hat es halt echt öfter immer auch in Interviews betont, so, ja. Ich meine, klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich so die Schnauze voll vom Business habe, warum lasse ich da meine ganzen Filme remaken und so, aber... Naja, weil man, das kostet einen selbst ja nicht viel. Warum denn nicht? Finde ich okay, oder? Wenn da einer kommt und sagt, ich gebe dir so und so viel. Ich glaube, während der ganzen Geschichte wurde halt auch oftmals kolportiert, dass er halt irgendwie die Schnauze voll von Hollywood hat. Mhm. Ja. Also das hat ihn zwar jetzt nicht daran gehindert, irgendwie die Lizenzgelder einzustreichen, aber... Genau, kann man ja beides machen. Ja, aber es hieß halt schon, er hat die Schnauze voll von dem ganzen Verein. Ja, also genau, ich stopfe das Geld ja nicht in mein Maul, sondern in meine Tasche. Ja, dann kann ich ruhig die Schnauze voll haben. Aber gut, es war ja nicht ganz... Es war nicht ganz ein Abschnitt oder quasi ein Abschied komplett gewesen. John Carpenter hat ein kleine Rückkehr dort gemacht, wie so oft vorher mit dem quasi Auftrag fürs Fernsehen. 2005 und 2006 sind, glaube ich, es gab insgesamt 2 Staffeln davon, wenn ich mich irre. Die Masters of Horror-Serie, was ich als doch fern eben von Horrorfilmen als eine sehr interessante Idee gefunden habe, so eine Art Anthology-Serie, wo du viele berühmte Horror-Regisseure holst und die in so einer 12-teiligen Serie, jeder übernimmt die Regie von einer Folge. Da hast du eben Leute wie Toby Hooper, wie ist er nochmal hier, Takashi Miike und Leute gehabt, die dann jeweils eine in sich abgeschlossene Folge dieser Serie übernommen haben und jeder kann seinen eigenen Stempel sozusagen draufdrücken. Da war in der ersten Staffel 2005 auch John Carpenter dabei, zum ersten Mal und hat in der zweiten, glaube ich, dann auch nochmal gedreht, oder? Die zweite weiß ich gar nicht. Ich weiß von der ersten Cigarette Burns. Cigarette Burns. Ja, kannst du es ein bisschen ausführen? Es geht um einen Filmsuchen, also beziehungsweise Filmbeschaffer, der halt wirklich sich auf die Suche nach seltenen Filmen, die irgendwo mal ausgestrahlt worden sind und dann in Vergessenheit oder Archiven geraten sind, auftreiben kann. Und der erhält den Auftrag, soweit ich weiß, von Udo Kier, einen Film zu suchen, der Legende nach nur einmal irgendwo ausgestrahlt worden ist von einem größeren Publikum, die sich daraufhin alle gegenseitig umgebracht haben. La Vie du Monde, oder wie ist der? So einen französischen Namen. Ja, irgendwie sowas, Fall, das Ende der Welt oder Fin de Monde oder keine Ahnung. La Fin de Monde oder so, ja. Und ja, dieser Film soll halt jeden dazu bringen, der ihn angesehen hat, sich dann umzubringen, beziehungsweise irgendwelche anderen Leute umzubringen. Ja. Also mit anderen Worten, der gefährlichste Film aller Zeiten. Ach so, ja, also doch Ghost of Mars. Ist aber eigentlich von der Von der Grundidee finde ich das geil. Ja, ich meine, er weiß ja genau, dass er damit die Leute anspricht, die er genauso jetzt, ohne jetzt irgendwie überheblich oder irgendwie blöd klingen zu wollen, wie jetzt zum Beispiel mich, die natürlich auch auf so diese, immer diese Grenzerfahrungssuche sind, ja, also die man immer so damit kitzeln kann, ey, ich habe hier von so einem neuen harten Film gehört, musst du dir angucken, ja, ich meine, so war ich früher, so bin ich heute immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, aber ich fand, das war ein nettes Umfeld, was er da geschaffen hat, ja, und es konzentriert sich auch fast auch auf vielleicht 5-6 Personen irgendwie da und ist ordentlich heftig, ja, also, und funktioniert für seine 60 Minuten, ja, also war jetzt auf jeden Fall, auf jeden Fall eine der besseren aus der Reihe. Ja, und ich habe jetzt wirklich 8 oder 9 von denen zu Hause. Und muss sagen, das war einer derjenigen, die mir am besten gefallen haben, von denen ich gesehen hatte. Also ich glaube, die sind nicht alle gesehen. Aber ja, ich habe sie auch nicht alle geguckt. Die Qualität variiert eben. Du hast zwar große Regisseure dort dran, ne, aber es ist dann nicht automatisch die Garantie, dass du dann auch eben so eine gute Folge bekommst. Hat ein bisschen was eben wie Twilight Zone, ja, aber genau, nochmal horrorlastiger und vor allem dann auch im Stil der Lunds. Ich habe also viel in Anführungsstrichen Gutes, aber gleichzeitig Schlechtes über die Takashi Miike-Episode gehört. Ja, hast du die gesehen? Ja, die habe ich auch zu Hause. Ja, die doch schon sehr, sehr ausarten soll. Ja, aber es ist, auch aber, ey, das ist halt Miike. Ich meine, wenn man Miike kennt, dann sollte kennt man auch Miike wirklich alles erwarten. Ja, sonst könnte man böse Überraschungen werden. Ja. Hier Cigarette Burns fand ich immer ganz interessant. Gelegentlich, auch wenn ich weiß, das ist jetzt hier Website oder sowas, das müsste man nicht unbedingt drauf sein. Ich gucke gerne bei Ain't It Cool News drauf, einfach weil die immer recht zeitaktuell dann da sind. Das Drehbuch wurde geschrieben von einem der Autoren von Ain't It Cool News, der Moriarty, glaube ich, der mittlerweile nicht mehr dort ist. Quasi der Hauptschreiber war neben dem unsäglichen Harry. Ja, Moriarty kenne ich sogar. Ja? Also vom genau, ich glaube, Drew McReaney oder sowas heißt der schreibt mittlerweile für andere Seiten, hat aber das Drehbuch sozusagen, das ist eine erste das Drehbuch, was verfilmt wurde und hat damals auch groß auf der Seite stattgefunden und da habe ich das eben, weil die Berichterstattung da recht großflächig drum gemacht haben, dass das der besondere Umstand ist, habe ich das auch verfolgt und dann auch mich ein bisschen gefreut eben, dass John Carpenter endlich mal wieder was Vernünftiges hat zu tun bekommen, ja, und auch in einem Umfeld, wo er sich glaube ich auch erstmal in diesem kleineren TV-Maße verglichen mit großen Hollywood-Produktionen auch mal ein bisschen wieder wohler fühlen können und das hat ja anscheinend ganz gut geklappt. Ich glaube, es war sogar so gut, dass dann später nochmal eine 90 Minutenfassung von dem Film angefertigt worden. Also du hast ja die DVD mitgebracht, das ist die TV-Fassung. Das ist, glaube ich, ja, das ist die Kurzfassung. Der ist jetzt nur eine Stunde lang. Hier 56 Minuten, genau. Und also, ich meine, irgendwann gab es nochmal eine aufgeblasene Version auf 90 Minuten. Okay, das wäre doch mal interessant. Ja, ich weiß nicht, ob es taugt. Wie bei Grindhouse. Ich habe die damals, habe ich die beide hintereinander gesehen in ihrer Kurzfassung. Und da haben die wirklich viel besser funktioniert als da in den zwei europäischen Langfassungen. Ja. Also ich kann auch verstehen, warum viele Leute halt Death Proof scheiße finden, aber der funktioniert in seinen 70 Minuten deutlich besser. Ja, und als in den lang. Ja, ja, klar, das ist einfach eine Frage. Und ich finde ja Death Proof auch in der 90-Minuten-Version geil, ja, aber ich mag diesen. Der hat, finde ich, nur einen coolen Moment und das ist der Unfall. Echt? Nee, ich mochte Kurt Russell für den ganzen Film über. Ja, der Typ ist super, aber irgendwie trotzdem trägt das für mich nicht mehr irgendwie. Also den Film trägt es für mich nicht. Ja, gut, wie gesagt, ich habe die 70-Minuten-Fassung zuerst gesehen und da war das okay. Ja, es ist ein Glücksspiel eben für was konzipiert ist als TV-Folge, 56 Minuten in dem Fall hier. Wenn es wirklich sich natürlich anbieten würde, daraus eine 90-Minuten-Version zu machen oder einfach stattdessen jeden kleinen Schnipsel nimmt, der es nicht in die finale Folge schafft und es einfach streckt, auch wenn er nur damit ein Director's Cut ist. Aber hier wahrscheinlich eh nicht. Das ist der Director's Cut. Ein 3-Minuten-Shot auf eine Zigarette, die brennt. Den wir jetzt hier haben. Aber kann man noch nachdrehen. Also, kann man leicht wer machen. Ihn sich noch nicht, wer so noch nicht in den Genuss gekommen ist, sollte doch echt mal einen Blick riskieren. Also, Cigarette Burns lohnt sich von diesen Masters of Horror-Filmen auf jeden Fall. Also, das war mit einer der besten, die ich auf jeden Fall von denen gesehen habe. Und auch schön, also gerade schön deftig. Also, und auch ich finde die Geschichte mit dem Film, der alle umbringt, finde ich super. Ja, der Film, der alle umbringt. Dieser neue Horrorfilm, der Reifen. Ja. Rubber? Ja, Rubber. Super. Super, ja. Ich finde es super. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir nicht, das trägt keine 10 Minuten, meiner Ansicht nach. Das ist aber genau das Argument, was ich immer höre, ja, wenn ich diesen Film, wie kann das irgendwie wieder Ja, wie kann es? Ja, es funktioniert halt, ist doch egal. Hast du schon geguckt, oder? Ja, schon dreimal. Ja. Was denn einmal sonst dein Auto zusammen. Ich habe den auf Fantasy Filmfest letztes Jahr gesehen und wir haben es kaputt gelacht. Ist cool. Okay, das ist Empfehlung. Okay. Meinst du, ernsthaft kann man gucken? Okay. Ey, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ey, das ist ein Autoreifen, der Leute, können die Köpfe platzen. platzen lässt. Das kann nicht länger als 10 Minuten funktionieren. Aber ich hatte da trotzdem meine 90 Minuten Spaß. Ich bin gespannt. Okay. Weil es wird immer absurder. Auf nachdenkliche Close-Ups auf den Reifen. Während er die Moral seiner Taten... Der hat doch eh nur Luft im Kopf. Aber also, ja, eher nicht. Aber er ist immerhin... So ein Reifen. Nur der Reifen ist ja nicht ohne die Felge. Ein Hauptdarsteller mit Profil. Alle Sprüche müssen jetzt gemacht werden. Willst du damit auf die Packung da drauf? Daniel Schröckert. Ein Reifen dreht durch. Nein. Ein Reifen mit Profil. Ich stehe auf Zobik Pfanne, das reicht. Kinder, habt ihr die Nase voll von langweiligen Plüschtieren, mit denen man nichts anfangen kann? Dann wünscht euch Stiffy, das Tierversuchsäffchen für den Wissenschaftler von morgen. Stecke Stiffy unsere Sonde aus rostfreiem Edelstahl ins Gehirn, um verschiedene lustige Reaktionen hervorzurufen. Guck mal, wenn ich das Ding da reinramme, zuckt sein linkes Bein. Cool. Operiere ihm einen zweiten Kopf auf die Schulter. Mal sehen, ob du davon schlauer wirst, Stiffy. Oder verabreiche ihm noch ungetestete Kosmetika und sieh zu, was dann mit ihm passiert. So ein lustiges Shampoo. Der Stiffy hat sein ganzes Fell verloren. Beim Stiffy-Verhaltenstest gibt's Plastikbananen für richtige Reaktionen. Gut, Stiffy. Und Stromschläge bei falschen. Leider falsch, Stiffy. Ja, Stiffy, das lustige Tierversuchsäffchen für den kleinen Hobbywissenschaftler. Cigarette Burns, ich glaube, das gilt eben als eine der besseren Episoden der ersten Staffel. Ich glaube, deswegen war John Carpenter auch einer, der zur zweiten Staffel, fast der einzige, der wieder zurückgekehrt ist. Ansonsten wurden die Regisseure alle ausgetauscht, die in der zweiten Staffel dann dort gedreht haben. Aber gut, er hat das ja auch mit irgendwie ins Leben gerufen, ne? Ich glaube, er hat ein bisschen dort mit initiiert und quasi seine Kumpel da rangeholt oder die Leute, die mal eine Chance verdient hätten, dort als Regisseur aufzutauchen. In der zweiten Staffel hat er auch eine Episode gemacht, Pro-Life hieß die. Wenn ich mich recht entsinne, ging es darum, dass ein Mädchen schwanger geworden ist, nachdem sie vergewaltigt wurde und die ihre überaus religiöse Familie es nicht zulässt, dass sie abtreibt und das dann doch sehr sich ausartet und entlädt. Ich habe die jetzt auch nur von der Zusammenfassung her gelesen, also ich hatte die jetzt nicht gesehen, aber es klingt, glaube ich, wieder nach einem Plot, mit dem John Carpenter durchaus seine Sachen da anstellen und treiben kann. Ja. Kann jetzt aber nichts im Vergleich zu Cigarette Burns dazu sagen, ob die qualitativ in die gleiche Kerbe schlägt oder nicht. Den zweiten habe ich dann auch nicht, also den habe ich auch nicht gesehen. Ja. Abgesehen von dem kurzen Aufleben bei dem Masters of Horrors mit Cigarette Burns, hat es bis zu diesem Jahr gedauert, bis John Carpenter wieder einen Film gedreht hat. Einen Film, den du auch erst kürzlich gesehen hast, Daniel. Ja, The Ward. The Ward. Worum geht's da? Es geht um ein junges Mädchen, Amber Heard. Wow. Ja, Mandy Lane, Amber Heard. Ja. Ich ziehe neuerdings auch mit Nicolas Cage durch irgendwelche Trash-Filme. Händchen halten durch die Trash-Filme. Ja. Für das Schloss. Ede, und die Dinosaurierknochen. Genau, Ede ist ja ähnlich, um seinen Hass zu verbreiten. Ich hatte meinen Spaß bei Drive Angry. Ja, ich auch, Ede. Ich auch. Ich auch. Er wird es eh nie hören. Ja, es geht um Amber Heard, die ein Haus abgefackelt hat und daraufhin in einen psychiatrischen Anstand landet. Wo denn sonst? Beziehungsweise im Trakt The Ward, wo noch vier oder fünf andere Mädels mit irgendwelchen physischen oder psychischen Macken irgendwie untergekommen sind. Mhm. Und jetzt ist es wie halt immer irgendwie... macht sich in den Gemäuern irgendwas Seltsames bemerkbar. Schimmel. Unter anderem. und es tauchen halt eine nebulöse, mysteriöse Gestalt auf, okay, von der keiner wissen will, wer das denn ist und was sie denn da macht. Und ja, keiner will auch Amber Heard glauben, dass sie diese Gestalt irgendwie gesehen hat. Und ja, nach und nach. Das klingt doch eigentlich ganz cool. Es ist wirklich in dem Sinne das, was John Carpenter schon im Vorfeld angekündigt hat, Oldschool-Horror from an Oldschool-Director. Nee, rede doch einfach. Und du wirst uns jetzt... Ich will einfach nur was zum Twittern haben. Ach so. Also unterhaltet euch einfach. Und ja, es ist wirklich alte Schule. Es ist, ja, gut. Ich muss jetzt hier weiter reden, ja. Ich verwirre dich jetzt ein bisschen. Das ist gemein. Ja, nee, ja. Alte Schule. Ja, es ist wirklich alte Schule. Ich kenne ihn ja nicht. Es fängt sogar an mit... eine Halloween-Kamera, Steadicam-Fahrt durch dieses Gemäuer durch und so. Es gibt ein, zwei schöne Jumpscares. Es gibt ein, sag ich mal, unheimliches Wesen, das man so schon vielleicht in anderen Filmen gesehen hat. Ein paar CGI-Effekte nicht so ganz glücken und naja, nicht so wirklich viel Handlung, die das alles über 90 Minuten trägt. Aber ich muss sagen, so der Fairness halber, war er jetzt nicht wirklich schlecht. Also es war schön zu sehen, dass er sich wieder auf seine Stärken hat berufen können und dass es das auch so irgendwie von den verantwortlichen Produzenten oder was, oder beziehungsweise von dem Studio so gelassen wurde. Also da sind wirklich, er schafft es halt doch dann immer mal wieder, auch obwohl die Musik diesmal nicht von ihm ist, so ein gewisses 80er-Feeling oder vergangenes Feeling aufzurufen, ja. Auch wenn die Story jetzt halt echt ein bisschen dünn ist und auch nicht so wirklich gut gespielt ist oder beziehungsweise die Figuren halt sehr, ja, sehr eindimensional beziehungsweise schon zigmal da gewesen, ja. Also du hast den schmierigen Wärter, du hast irgendwie die Krankenschwester, die an Schwester Ratchet aus einer Flug über das Kuckucksnest erinnert. Ja, du hast den vermeintlich harten, unbarmherzigen Psycho-Doc mit seiner Starkstrom-Couch. Ja, und naja, und dann halt so die klassischen Pillepalle-Mädels, die halt irgendwie. Pillepalle-Mädels. Fast so gut. Klingt wie eine Girl-Group. Ja, oder halt im schlimmsten Fall wie Sucker Punch, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Am Anfang musste ich die ganze Zeit an Sucker Punch denken. Das finde ich gut, dass du da daran denken musst, weil das war nämlich so, als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, 5 Mädels in der Anstalt irgendwie und kämpfen mit irgendwelchen Mächten des Wahnsinns. Schon mal gehört. Das ging vor kurzem ganz mächtig schief. Aber man muss auch sagen, kamen das. Handwerkliche Fähigkeiten sind es halt dann, die den Film dann doch noch irgendwo so ein bisschen retten. Weil hätte es, glaube ich, jemand anders gemacht, wäre das ganz schweren, oh, was ist das für eine Nummer? Ja, ich muss sagen, also es hört sich dann eben für mich so an, für jemanden wie Carpenter, den man fast schon als rekonvaleszenten Filmemacher bezeichnen kann, der eben jetzt sich wieder rantraut oder wieder ein bisschen Bock hat, einen Film zu machen, auch wenn es jetzt nicht der ganz, ganz große Wurf oder sowas geworden ist. Kritiken waren ja auch verhalten und ich glaube auch der Einspieler... Wo ist Meister, ist wieder gepisst jetzt für 20 Jahre? Ja, ich weiß es nicht. Es ist halt, ich glaube, wenn man so einen Film auf Festivals zeigt oder so, dann könnte der wirklich ganz gut Resonanz irgendwie kriegen. Aber so regulär im Kinobetrieb, da hast du dann jetzt auch noch irgendwie was. Na, obwohl, wenn ich jetzt direkt vergleichen würde mit Insidious zum Beispiel, auch so ein Spukhaus-Horror, da würde ich dann doch sagen, da hat mir The Ward besser gefallen. Weil ja auch gerade am Ende nochmal so ein Kniff kommt, der echt da reinpasst und nicht allzu, ja, nicht so unfreiwillig komisch fast schon daherkommt wie bei Insidious. Ja, ja gut, Insidious hat ja einiges eingespielt als, das war der Horrorfilm des Monats sozusagen, ja. Ne? Guck mal, oh, die Idee finden wir gut, da wollen wir jetzt hingehen, der Regisseur von Saw, ist bestimmt toll, ne? Und die Paranormal Activity Jungs. Paranormal Activity, die ganze Crew, die dann dahinter geht. Naja, und ich meine, das Schönste ist halt irgendwie zu sehen, dass es eigentlich noch kann. Ja, also, dass es jetzt nicht so ein Totalausfall ist wie Ghost of Mars, sondern dass, wenn er jetzt irgendwie, ja, irgendwie das Richtige vorgeht, weil das ist genauso wie bei den zuvor gescheiterten Projekten, also was er immer danach gemacht hat. Es ist ein überschaubarer Cast, es ist irgendwie eine begrenzte Räumlichkeit, die da irgendwie mitspielt, und es sind halt so, ja, die ganz einfachen Ängste oder Emotionen, die da abgerufen werden, und dementsprechend, das kann er halt noch. Ja, er bräuchte jetzt halt nur noch ein besseres Drehbuch oder eine bessere Geschichte, dann. Ja. Also er vielleicht doch nochmal echt einen ganz guten Film. Wenn er jetzt wieder Geschmack daran gefunden hat, Filme zu machen, ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein besserer Ansatz, als wenn er sich dann gleich wieder Volldampf nach Ghost of Mars reingeschmissen wäre. Was ich als langjähriger Carpenter-Fan eben ganz gut finde, ist, dass er zumindest ein bisschen was jetzt wieder macht, weil ich möchte mich nicht an jemanden, mit dem ich filmtechnisch so viel verbinde wie John Carpenter, ich möchte mich nicht daran erinnern, dass Ghost of Mars sozusagen sein letzter Film wäre. Das wäre sehr schade gewesen. Genau. Du wirst einfach nicht, das sollte nicht der Abschluss sein für so eine wirklich einzigartige Karriere. Da muss noch ein Knaller, könnte durchaus noch kommen. Ja, oder so 2-3 Filme auf Ende The Ward von mir aus auch. Also das fände ich jetzt einfach auch nicht so schlimm. Ghost of Mars vergessen einfach zu machen. Einfach nur, um mal zu sagen, hier, okay, das war wirklich ein böser Ausrutscher. Also, ja. Ja, aber ich finde, der kann auch einen Scheißfilm machen. Der kann von mir sich da 30 Tage lang zukoksen und irgendwie mit der Kamera wild blutbeschmiert rumrennen und das dann als Ghost of Mars verkaufen, meine ich ja. Aber er hat ja trotzdem eine Menge geiler Filme gemacht und, wie wir auch gemerkt haben, eine Menge Erinnerungen geprägt. Natürlich ist es schade. An seinem Erbe wird es jetzt nicht so wirklich. An seinem Erbe wird es nicht. Aber ich finde fast sogar, dass so ein mega, auch noch so ein mega schlechter Film, das macht's menschlicher. Also der hat ja auch gute Filme gemacht, eine Menge guter Filme. Und dann finde ich, ist so ein extra beschissener auch nochmal irgendwo eine Duftmarke. Aber ich weiß nicht, ey. Ja, bevor ich die Entscheidung, also wenn ich die Entscheidung habe, einen Film zu machen wie Ghost of Mars oder gar keinen Film zu machen. Er hat, keine Ahnung, er hat 8 Jahre lang nichts mehr gemacht danach. Ich finde, das ist Buße genug, weißt du, der arme Mann, ey. Immerhin, ich kann es ihm verzeihen. Ja, das hört sich auch ein bisschen. Ist okay, ihr habt's verdient. Genau, ich kann es ihm verzeihen, eben, dass noch sowas wie Ghost of Mars raushaut, weil er da ist sehr, sehr viel, was eben in seiner Filmografie mit dabei, was das eben aufwiegen kann. Und es macht eben das Ding aus einer anderen Welt, ein Sie leben, ein Die Klapperschlange, ein Big Trouble in Little China, macht es nicht ungeschehen. Nee. Genau. Ich habe noch ein paar andere Titel, die er abgelehnt hat. Oh, sehr gut. Also wir sehr hatten gut. Ja schon also ganz was hat er denn abgelehnt? Wir hatten ja schon Der Feuerteufel und Die Suche nach dem goldenen Kind. Hat das er abgelehnt. Jetzt habe ich 3 Stück, jetzt muss ich noch überlegen, wie ich die ordne. Na gut, fange ich erstmal mit was Komischem an, und zwar eine verhängnisvolle Affäre. Oh, Glenn Close und Michael Douglas. Und er hat sogar darauf gesagt, dass als er das Ding bekommen hat, das Ende noch so war, dass quasi das Böse gewinnt. Weil sich sie am Ende umbringt und damit quasi doch irgendwie gewonnen hat, ja. Achso, und das wurde quasi, das wollte er nicht, und dann haben sie jemand anderen, und dann haben sie es gedreht, haben es dann nochmal nachdrehen müssen mit dem original richtigen Ende, mit dem, was wir kennen, weil es auch nicht ankam. Also er hatte quasi den richtigen Riecher, hatte aber keinen Bock auf dieses Battle wieder mal mit den Film, mit den Filmleuten. Ja, schon, das tut er sich nicht so nochmal an. Nee, tut er sich offensichtlich nochmal an. Okay. Jetzt kommt's aber. Lass mal raten, zwar, lass vielleicht. Ja, aber okay, ein. Ich sag, der wurde verfilmt mit Tom Cruise. Jerry Maguire. Minority Report. Nein. Mit Tom Cruise. Mission Impossible. Nein. Der letzte Samurai. Nein. Eine Frage der Ehre? Nein. Cocktail. Nein, aber Risky, nah dran. Risky Business. Nein. Nah dran an Cocktail. Top Gun. Moment, nein, ja. Top Gun. Er sollte Top Gun verfilmen. Er hat Top Gun abgelehnt, ja. Habe ich gelesen. Gut, da muss ich sagen. Das wäre was anderes gewesen. Das wäre wirklich was anderes. Da muss ich aber sagen, wenn jemand oder wenn ein Film Tony Scott, ein Film und Tony Scott gut zusammenpassen, dann ist es Top Gun. Ja. Ja, also ich finde so ja auch nur. Aber wer weiß, ob Top Gun dann noch diesen homoerotischen Unterton gehabt hätte. Nee, es hätte wahrscheinlich mehr Gewalt. Ja, ich glaube, er hat es aber auch komplett unerotisch gemeint. Wahrscheinlich Tony Scott nur einfach die alle mal nackig Volleyball spielen lassen. Tut mir leid, aber. Iceman kommt von hinten. Iceman kommt von hinten. Ich meine, bitte. Top Gun ist aber auch ein komischer Film. Du kannst mein Flügelmann sein. Nein, du kannst mein Flügelmann sein. Du kannst jederzeit mein Flügelmann sein. Ich meine, ehrlich, Flügelmann, Alter, was will der sagen? Aber jetzt kommt's einen noch. Ja, ich glaube, der war auch, Top Gun war auch vielleicht so ein bisschen geplant, um ein spezielles Klientel anzusprechen. Was ja öfter mal auch so gemacht wird. Tarantino hat's benannt. Tarantino hat gesagt, Top Gun ist der innere Kampf von Tom Cruise zwischen seiner Heterosexualität, dargestellt durch Kelly McGillis, und seiner Homosexualität, dargestellt durch Val Kilmer. Es war ihm ein sehr ernstes Anliegen, diesen Film über ihn sich zu machen. Aber ich meine, das waren damals die Tarantino-Auftritte, so für 5 Minuten mal so eine These raus. So eine These, und schon denken alle drüber nach. Und er liegt damit, glaube ich, durchaus recht. Ja. Also da war aber für, damit das korrekt ist, war aber viel zu viel Kelly McGillis dabei. Okay, einen, den ich noch habe, wo ich eigentlich zufrieden bin, so wie der Film ist, aber mir auch gedacht habe, fuck, hätte ich auch gerne mit John Carpenters Handschrift gesehen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich euch den bewerben soll, ohne dass ihr direkt drauf kommt. Er hat quasi ein Genre, womit sich John Carpenter vielleicht ein bisschen auch auskennt, aber mehr Romero kennt sich noch mehr mit dem Genre aus. Ein Film, der das so ein bisschen neu belebt hat, unter anderem mit Slow Motion am Anfang, was bis dahin noch keiner gemacht hat. Also Romero, Slow ein Motion. Ein Film kam raus, junger Hauptdarsteller, ich will ja nicht alles spoilern. Okay. Zombies, so viel habe ich schon verraten. Ja. So viele Zombie-Filme gab es ja nicht. Zombies und Slow Motion am Anfang. 28 Tage später? Oder? 28 Days Later? Nein. Slow Motion. Aus dem 2010, glaube ich, aus dem Jahr 2010 kam der. Oder kam der letztes Jahr? Ach so, ein relativ... Wisst ihr es nicht, soll ich sagen? Okay, sag. Zombieland. Hätte John Carpenter machen können. Okay. Man weiß ja nie, da steht dann irgendwo, er hat es abgelehnt. Vielleicht hat er auch zu viel gefordert, vielleicht haben die sich auch umentschieden, aber er war im Gespräch und hat es wohl nicht gemacht, offensichtlich. Na gut, vielleicht wäre das dann, wenn Carpenter den gemacht hätte, wäre das vielleicht sein Wes Craven Scream-Moment oder sowas gewesen. Also das, sein Genre auf den Kopf ein bisschen stellen. Aber der Film ist ja auch schon gut. Also der Film ist ja, finde ich persönlich den schon ziemlich cool, so wie er ist. Ich weiß nicht, ob man den jetzt noch... Findet ihr nicht gut, seid ihr keine. Nee, also ich finde, der fängt. Der hat schon seine Zombie-Momente. Also ich finde, er fängt stark an, aber. Lässt ein bisschen nach. Ja. Aber Woody Harrelson ist doch auch geil. Ja, will ich auch gar nichts gegen sagen. Nur, ich meine, machen wir uns nichts vor, der Film hat gar keine Handlung. Nee, natürlich nicht. Hallo, sie gehen am Ende halt wirklich auf diesen Freizeitpark, ja, so leck mich am Arsch. Und er findet seine Milchschnitten da, seine komischen Krebsschnitten. Ja, aber das ist doch die romantischste Geschichte, die ich in Zombie-Filmen seit langem gesehen habe. Ja. Naja, gut. Ja, ich meine, ja, wie gesagt, er ist... Twinkies, meinst du? Ja, die Twinkies, die Milch. Also ich kann verstehen, was du sagst. Ich denke nur halt, Zombieland, gerade der Anfang, ich fand den Anfang ja richtig stark von Zombieland. Ich glaube nicht, dass das ist schon besser aufgehoben in dieser modernen Handschrift. Ist klar, weil er gerade auch ein moderner Zombie-Film ist, so, stimmt schon. Ich hätte nur trotzdem gerne gesehen, was er daraus macht. Gut, er hätte, ganz ernst, der hätte so geheißen, und wäre ein ganz anderer Film gewesen, wahrscheinlich. So John Carpenter Zombieland. Oder es wäre schlecht geworden, es wäre ein Ghost of Mars für Zombies geworden, weil die einen wollten das, die anderen wollten das, vielleicht wäre es so geworden. Glaube ich, ehrlich gesagt, besser gesagt, hoffe ich, ehrlich gesagt, nicht. Es hätte ihn noch umgebracht. Aber es hätte ihn wahrscheinlich umgebracht. Es hätte ihn getötet. Ja, aber wahrscheinlich hat das gewusst. Davon ausgehend, wer der Gast da gewesen ist, wenn man seine Erlebnisse mit Chevy Chase sich ins Gedächtnis führt, vielleicht ist er auch nicht. Das wäre natürlich geil gewesen. Das wär durchaus interessant gewesen. Um das Ganze mal zum Abschluss zu bringen, das allerneueste Projekt war jetzt nicht The World gewesen von John Carpenter, habe ich den Namen schon vergessen, von John Carpenter, jetzt nicht in filmischer Hinsicht, sondern Carpenter selbst ist auch, wie er selbst gesagt hat, großer Fan von Videospielen, was mit unserem Metier dann wieder ganz gut zusammenpasst, ja, und ist großer Supporter eben von sowas, das so weit darüber hinausgeht, dass er selbst Fan der 4-Reihe ist, also 4, die Horror-Ego-Shooter, und dort von sich selbst angeboten hat, die Regie der Cutscenes zu übernehmen für 4-3 und Narration für das Spiel zu machen. 4-3, ich habe den zweiten Teil sehr extensiv gespielt, damals den Beitrag für Game One gemacht, war ich kein besonders großer Fan von, habe in 4-3 mal ein bisschen reingeguckt. Ich muss sagen, die Cutscenes, die haben schon ein bisschen was für sich, ne, mit Geister, Vampir, Blut, Zombie, Explosionen. Es ist ein sehr übersinnliches Thema, was aber locker flockig so ein bisschen versucht wird rüberzubringen. Ja. Und da ist er, glaube ich, auch der richtige für. Ich fand's den dritten jetzt aber auch nicht so gespielt, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich fand's interessant, ich habe ein bisschen dort reingespielt, aber vielleicht einfach unter den Hintergedanken, dass ich jetzt nochmal davon gehört habe. Wäre es mal interessant, einfach dort mal reinzublicken und mal hören, wie sich John Carpenter dort ein bisschen ausgelassen hat. Könnte eben sein, dass wir ein bisschen mehr in der Schiene sehen, weil Spiele mittlerweile ja auch sehr, sehr viel filmischer stattfinden, dass du als Regisseur von Cutscenes oder irgendwie sowas dort auch deinen Einfluss nehmen. Alles ist möglich und nichts kostet mehr Geld. Also so, ob jetzt eine Kamerafahrt, weißt du, vom Himmel auf den Boden oder ein normaler Shot, Charakter close, kostet, weißt du, für die Entwicklung. Da programmiert nicht? Einfach der Hacksaw da ein bisschen so was rein. Ich weiß nicht, ob das so billiger viel billiger ich hab, ist. Na, ich weiß es nicht, aber ich meine, die Filmfirmen versuchen sich ja nicht umsonst gerade so Engines aufzukaufen und für sich zu nutzen und so. Also ich glaube schon, dass da einfach eine enorme Ersparnis drin ist, weil alles schon mal gebaut wurde. So ein Open World Halloween. Und alle als Mike Myers, die alle gegenseitig. Ja, oder nur einer? Ja, nur einer. Das ist aber langweilig. Okay, erinnert mich ein bisschen daran, der Metal Gear Online hat ja diesen Modus, wo einer sozusagen Solid Snake übernimmt und dann gejagt den Gegnern allen. Vielleicht kann einer der Mike Myers sein und wird von allen entweder gejagt oder er ist so überpowered und kann alle killen. Oder du machst halt wirklich so ein Halloween-Ego, irgendwie sowas, ein Ego-Survival, nee, nicht Survival-Horror, sondern Ego-Horror. Ich spiele gerade ein Ego Island, das ist ziemlich ähnlich so. Ja, ey, echt? Dann lass uns die Details. Also ich find's echt gut. Jede Nacht fallen Millionen Menschen in aller Welt für 6 bis 8 Stunden in Ohnmacht. Offizielle Stellen sprechen von normalem Schlaf. Doch wie normal ist diese Schlafohnmacht? Leiden auch Sie daran? Dies und mehr heute Abend in Locus TV. Damit würde ich sagen, sind wir am sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Ja. Oh Gott, 2,80. Du hast ja einen Schatten, Alter. Ja. Bis halb zwei hat er uns hier festgehalten. Darf ich kurz dich zitieren, als wir herkommen sind um 8 Uhr? Ja, genau. Ja, wenn wir so nach anderthalb Stunden fertig sind, können wir ja vielleicht noch einen Audioflick für Ede machen. Ja. Ja, komm, machen wir den letzten nicht gemacht. Ja, ich meine. Ja, wisst ihr, was das Schlimme ist? Das ist nicht mal der längste. Ja, ich das ja. weiß. Trant und ich haben zusammen zu zweit 5 Stunden über Rennspiele geredet. Mit Trant zusammen, das bedeutet eigentlich 10 Stunden. Also so bei Trant ja auch. Ja. Aber was wir unabhängig von der Länge hier gesehen haben, der Enthusiasmus, den nochmal so jemand wie John Carpenter zu uns führt, glaube ich, war durchaus die richtige Entscheidung und die Idee, mal einen Podcast über ihn speziell dazu machen. Vergleich mal. Der hat genug Sachen da. Tarantino hat nicht mal 3 Stunden produziert. No? Nee. Nee, mit Edo und mit Wolf zusammen. Na, da haben wir nicht mal 3 Stunden drüber geredet, über seinen Output. Auch wenn Tarantino einen wesentlich geringeren Output hatte. Oder geringeren Output, aber. Aber auch dementsprechend kann man drüber sehen, wir haben uns sehr, sehr ausführlich drüber ausgelassen. Ich glaube, selbst wenn Leute die Filme nicht gesehen haben können, ist vielleicht das Interesse mal geweckt worden, da vielleicht sich dann was rauszusuchen. Also, allein ich habe jetzt ein, zwei Tipps mit nach Hause, die ich mir noch angucken werde. Auch die DVDs übrigens von euch beiden habe ich schon jeweils eine abgegriffen im Laufe dieses Podcasts. Hast du schon alle eingesehen? Wo ist denn eigentlich meine Sie leben DVD? Die würde ich auch gerne haben. Die steht wahrscheinlich. Die würdest du auch gerne haben. Ich glaube, also, entweder nehme ich Cigarette Burns mit oder sie leben. Ich glaube, die ist in der Küche oder sowas. Die holen wir. In meiner Tasche. Dann oder die Küche, auf jeden Fall. Nee, aber ich hoffe, selbst wenn jemand nicht mit dem Output vertraut ist von John Carpenter, hat er das Interesse daran gewonnen, da vielleicht mal reinzuschauen. Viele von den Sachen sind natürlich vielleicht heutzutage wirkt nicht mehr exakt mit dem Vorwissen, was man hat und schon tausendfach kopiert und so weiter. Ja, aber allein, um mal so ein bisschen den Anschluss beziehungsweise so mal zu erfahren, wie es halt dann irgendwie hochgekommen ist, irgendwie so, also ich mal einfach da mal diese Wissenslücken irgendwie zu schließen oder so. Dafür finde ich allein schon, kann man sich die Filme mindestens dafür mal angucken, Absolut. Dass man irgendwie so mal ja die Anfänge und auch wirklich so dieses präzise ausgearbeitete, wie es dann später schon tausendfach variiert worden ist, ja, wo man sich sagt, oh, ja, habe ich schon 10, 15 Mal gesehen, bla bla bla. Da war es in seiner Reimform noch vorhanden und da war es auch auf langer, breiter Sicht gesehen allein fast. Ja. Also dementsprechend, allein nur um mal ein bisschen Filmhistorie vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, als Fan von heute, man muss echt in einer echt coolen Lage sein, die Möglichkeit jetzt, die du durch DVDs und alles drum und dran hast, du kannst, selbst wenn du nicht in der Zeit aufgewachsen bist, so ein Fundus an wirklich Sachen, die du nicht kennst, die aber wirklich geil sind, nachholen und machen und anschauen. Wenn ich jetzt relativ neu zum Film dazugekommen wäre und einfach den Output nicht von damals erkannte, was für Perlen darauf warten, darauf entdeckt zu werden, speziell allein in dem Filmkatalog von dem John Carpenter. Das ist schon aller Herren wert, würde ich fast sagen. Gut, damit. Eine Handvoll Perlen in einer Truhe voll Blut und Gekröse. Ja. Und wenn du auf dem Mars. So viel Gekröse ist gar nicht. In Halloween siehst du nicht immer Blut. Stimmt. Ja, er hat es war doch nur eine Metapher. Du Arsch. Ja. Offensichtlich nur eine Metapher. Ja, also, im Sinne des Gekröses will ich mich... Hätte Dunkelheit gesagt, das wäre ja übrigens passend. Eine Handvoll Perlen in der Dunkelheit. Nein, in einer Truhe aus Dunkelheit. Das klingt so wie ein Film von ihm. Okay, Truhe der Dunkelheit. So, jetzt müssen wir gleich alle noch anfangen, die Melodie zum Abklang zu singen. Achso, ja gut, dann verabschieden wir es zuerst und dann kommt die Melodie. Ich war der Gregor. Ich war der Simon und ich habe nachgelesen, dass es wirklich heißt Chew Bubblegum and Kick Ass and I'm All Out of Bubblegum. Ihr habt also recht gehabt. Ah! Und du bist? Dann bin ich jetzt der Daniel und stimme gleich nochmal diesen Spruch an, oder? Okay, ach, der Spruch, wollen wir nicht die Musik machen? Kannst du jetzt schön verlängern auf 2 Minuten noch. Wahrscheinlich. Komm, wir machen 2 Stimmen. Vielleicht nochmal das Geräusch aus dem Geisterwind. Und tschüss. Hier meldet sich Jack Burton vom Pork Chop Express und ich spreche zu allen, die mir da draußen zuhören. Keine Frage, das ist ein wundervoller Planet, auf dem wir hier leben. Und man muss schon ein echter Volltrottel sein, wenn man glaubt, dass wir allein durch dieses Universum rasen. Es gibt eine verborgene Welt, wo das Böse von gestern den Zauber von morgen schafft. Was geht hier vor? Ist das eine Art Magie. Die schwärzeste Magie. Au! Sie nennen ihre Welt Little China. Letztendlich bringen wir Ordnung in dieses Chaos. In dieser Welt erwarten Jack Burton echte Schwierigkeiten. Wen? Jack Burton, mich. Oh, Jack! Jack! Jack! Er sollte zur Hölle fahren. Wenn du einen Mucks von dir gibst. Und genau da landet er auch. Kann mir nicht mal einer von euch, egal wer, erklären, was hier gespielt wird? Wolltest du uns befreien? Tja, ich weiß nicht so recht. Es gibt viele Rätsel, viele ungeklärte Fragen. Selbst in einem Leben, das so kurz ist wie deins. Mein Schicksal liegt in deinen begnadeten Händen. Hey, ich tu mein Bestes. Oh Gott, ist das Wirklichkeit oder Traum? Lang, dafür brauchen wir unbedingt ein präzises Timing. 1, 2, 3. Wir sitzen in der Falle. Absolute Konzentration. Jetzt mal endlich an. Ach ja? Bist du fertig, Jack? Ich war schon fertig, als ich zur Welt kam. Gut gemacht, Jack. Ja. Hey, was verlangst du noch vom Leben? 20th Century Fox präsentiert Kurt Russell in John Carpenters Big Trouble in Little China. Alles eine Frage der Reflexe. Der in unmittelbarer Nähe ist, hat denselben Traum. Was ist es? Etwas, das nicht länger geheim gehalten werden kann. Es hat vor einem Monat begonnen. Was hat begonnen? Eine Veränderung in der Erde und am Himmel. Seine Macht. Das ist ein seltsamer Sperrmechanismus. Es sieht so aus, als kann man ihn nur von innen öffnen. Eine Lebensform entwickelt sich aus einer vorbiotischen Flüssigkeit. Sie zerfällt nicht und löst sich nicht auf. Sie ordnet sich selbst. Es entsteht etwas daraus, aber was? Was wollen diese Dinger von uns? Wieso sind sie hier? Ihr kapiert's immer noch nicht, was, Jungs? Sie haben die Mächtigen für sich eingespannt. Sie haben alles unter Kontrolle. Wacht auf! Sie sind mitten unter euch, überall! Haben euch für die Wahrheit blind gemacht. Sieh hier durch. Sie sind sicher, solange wie sie unentdeckt bleiben. Ich weiß nicht, was die sind oder wo die herkommen, aber wir müssen sie aufhalten. Okay? Ich bin mit dir fertig. Guck hier durch. Sie besitzen uns. Ja, sie sind überall. Sind unsere Herrscher. Wir haben keine andere Wahl. Das gefällt mir gar nicht. Ich würde die Finger davon lassen. Das geht mich nichts an und dich auch nicht. Wir sind in eine Art Trance versetzt worden. Du musst mir jetzt zuhören. Wir alle sitzen in der Klemme. Kontrollieren uns! Sie senden so ein komisches Signal durch unsere Fernseher. Hier ist einer, der sehen kann. Ich mag's nicht, wenn einer alles ausplaudert. Es wird endlich Zeit, den Spieß umzudrehen. Bing! Ein Knopfdruck. Bing! Hey, Ich dachte, ich komme vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Nur leider habe ich kein Kaugummi. Ihr könnt ja... Willkommen in der neuen Welt. Es ist 1995 und dieses Werk wird Sie um den Verstand bringen. Die Realität ist nicht mehr das, was sie einmal war. Kane ist vor 2 Monaten spurlos verschwunden. Ist das der Kerl, der diesen Horrorblödsinn schreibt? Sie können sogar Stephen King vergessen. Kane schlägt Sie alle. Was ich schreibe, wird wahr. Durch mich kommt das Ende. Jetzt ist nur eins interessant. Lebt er oder ist er tot und wo ist das Buch? Es ist nur ein Spiel. Ich werde diese Verschwörung aufdecken. Kanes Bücher erzeugen bei vielen Lesern paranoide Schizophrenie. Diese Karte führt uns zu ihm. Das ist eine billige Inszenierung. Sie sollten abhauen. Das ist nicht die Wirklichkeit! Es ist die Wirklichkeit! Wenn Sie den Unterschied zwischen Fantasie und Realität nicht mehr erkennen, treten die alten Mächte ihre Rückreise in unsere Welt an. Nichts wird sein, wie es war. Sam Neill, Charlton Heston. Dieses Buch treibt die Menschen in den Wahnsinn. Das hoffe ich. Der Film startet nächsten Monat. Und Jürgen Prochnow in John Carpenters Die Mächte des Wahnsinns. At precisely 10 a.m. in a quiet seaside village, something happened. Something unexplainable. Something unbelievable. There's a lot of pregnancies, much more than would normally be expected. All the pregnancies seem to date from the day of the blackout. Oh no. Now, this town is about to discover that looks can kill. There have been a few casualties. I should say, accidents that might be related to contact with the children. My daughter was involved. Who are they? They have one mind that they share between them. Father? Let us pray. You've been discussing us with Dr. Vern. What did she tell you? You're hiding something. The police can't do anything to stop the children. Get out while you can. Something so much more powerful than we'll ever be. What are you gonna do? The only thing that we can do. You can't stop us, you know. Don't try. Welcome to the theater. For everyone's enjoyment, we'd like to remind you of the following rules. No talking. No smoking. No littering. No red meat. No freedom of religion. And remember, all marriages must be approved by the Department of Health. Failure to obey these rules will result in immediate loss of citizenship and deportation to the island of Los Angeles. Enjoy the show. Your rules really begin to annoy me. He ran a psycho profile on him using a database of 5 million sociopathic personalities. He hit the bottom of the curve. Catches on quick, doesn't she? This town loves a winner. Say we play a little Bangkok rules. Nobody draws until this hits the ground. You ready? Draw. You got a problem with that? Haben Sie schon mal einen Vampir gesehen? Sie haben nichts Romantisches. Sie sind nicht so wie in den Filmen. Sie verwandeln sich nicht in Fledermäuse und Kreuze halten sie nicht ab. Um einen umzubringen, stößt man einen Pflock mitten durch sein Herz. Da drin könnte eins ihrer Nester sein. An die Arbeit, Jungs. Ich rechne mit mindestens 6 Vampiren. Vielleicht stoßen wir sogar auf den Meister. Uns. Das war eine Falle, er kannte meinen Namen. Fackeln wir die Vampire ab. Wohin du auch gehst, ich finde dich. Nein, du tötest mich nicht. Ich möchte dich was fragen. Kriegst du nach 600 Jahren deinen Schwanz noch hoch? Supposed to be a routine prisoner transport. Williams was arrested on the suspicion of murdering 6 rail workers. The bodies were hung and decapitated. But here, a million miles from home. Hello? Anybody here? Drop your weapon. I ain't going back. They're about to discover nothing is what it seems. We got a situation ahead. Everybody in the mine's gone insane. What the hell is going on out there? Whatever used to live here, we woke it up. It takes us. I'm talking about a kind of possession. Something's kicking out there. We need us, and we need you. None of us is going to survive if we don't stick together. Come on. Time to stay alive. From the master of terror. Go, get out! John Carpenter's Ghosts of Mars. Damn, girl. I like you already. Absolute du monde, the absolute end of the world. The government seized it and destroyed it. I'm a bit obsessive. I want you to find a print for me. We are a part of the film. If it had been destroyed, we would know. Bakovic said film in the right hands is a weapon. Wait, you spoke to Bakovic? At the start of the festival, I recorded the whole interview. These will change your life. Last night I saw something I can't... A circle? Huh? Like the real change in the movie? Yeah. Then it started. It's only going to get worse from here. What started? What's happening to me? Are you my sweet man, Kirby? As soon as you start getting close to it... It's inside you. Tell me where the film is. That's not what you want to know. You want to know if the stories about the film are true. I know what you want. You want to see the movie. Relax. Something happens when you point the camera at something terrible. The resulting film takes on power. Was ist das Erste, woran du dich erinnerst? Feuer. Wie heißt du? Kristen. Willkommen auf der Station. Bleib neun zu Hause. Warum bin ich hier? Du bringst sie nicht dazu, dir irgendwas zu sagen. Manchmal kommen Leute, die sie wegbringen, nicht wieder. An deiner Stelle würde ich mich in Acht nehmen. Hier geht sein Geist. Offenbar glaubst du, dass du das gesehen hast. Ich bin nicht verrückt. Sie ist die Letzte, die rausgekommen ist. Sie war eine von uns, aber ist jetzt weg. Jetzt wird sie uns alle umbringen. Du musst damit fertig werden. Wir müssen hier verschwinden. In die Zwangsjacke mit ihr. Nein! Das war doch gar nicht so schlimm. Hallo Kinder, ich bin's, Blopsi. Habt ihr heute schon brav eure Popoblops gegessen? Ihr wisst ja, Popoblops sehen nicht nur aus wie der lustige Kaninchendreck auf der Wiese, Popoblops haben auch alle wichtigen Aufbaustoffe und natürlichen Spurenelemente, die in Kaninchenexkrementen auch enthalten sind. Das gibt euch die Energie für einen langen, glücklichen Tag. Und Popoblops führen ab und helfen so, schon in eurem Alter lästige Verdauungsprobleme zu vermeiden. Popoblops mit so viel Kakao und ganz doll viel Zucker. Popoblops sind außen dunkelbraun und knusprig und innen hellbraun und schön weich und cremig. Popoblops, schmatzi, schmatzi, gutti, fein. Und das Beste, Popoblops gibt es jetzt auch mit Pferdeäpfelgeschmack. Popoblops, damit der Popoblops.